Halleluja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich habe es auch rechtzeitig geschafft. Ja, ist schon gut. Unser Gott ist einfach fantastisch. Ich muss nur mal Luft holen. Ich begrüße euch heute mal, wie Paulus die Epheser begrüßt hat, habe ich mir überlegt. Ich finde das so stark. Der hat einen Brief geschrieben an die Epheser. Ich sage, wenn ich jemanden sehe, hallo. Aber er hat geschrieben, gepriesen sei unser Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist auch eine Begrüßung, oder? Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben des Geistes. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu sein. Wenn das kein Grund zur Freude ist. Wir sind seine Söhne und Töchter in Christus. Wir wissen's. Aber wir können es gar nicht oft genug uns selbst auch sagen und uns auch gegenseitig sagen. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Es ist so unendlich, was Gott für uns tut. Wir können das überhaupt nicht erfassen mit unserem Verstand. Und da bin ich froh. Also ich möchte keinen Gott, den ich mit meinem Verstand erfassen kann, wirklich nicht. Das wäre ein armseliger Gott. Wir können ihn nicht erfassen. Er ist unendlich viel größer. Und er hat unendlich mehr für uns vorbereitet. Und er will uns aus seiner Fülle geben. Auch heute Abend. Heute Abend will er uns intensivst aus seiner Fülle geben. Das ist Intensivabend. Und ja, wie wir das schon öfter gehört haben, er hat das Menü schon vorbereitet. Und das ist kein Menü an einem Buffet von einem Freizeitschiff oder ich weiß nicht wo. Ich weiß, mein allererstes Menü, was ich mal eingenommen habe, das ist Jahrzehnte her, da war ich total begeistert. Das war in Spanien und was da alles so drauf war. Und du konntest einfach gehen und konntest dir nochmal holen und nochmal holen. Und das war ein Silvestermenü, also da war wirklich was drauf auf den Platten. Und auch heute, was heute drauf ist, das ist ja das, was wir eigentlich schon wissen und was wir auch haben. Und trotzdem, wir hören immer wieder noch Neues und wir nehmen immer noch Neues wieder auf. Es ist nie genug, wir sind nie voll, es sei denn, wir machen zu. Aber das machen wir ja nicht. Wir nehmen auf, was er für uns hat. Und wir fangen an, indem wir ihn loben und preisen für das, was er für uns getan hat. Und für das, was er für uns hat. Und dafür, dass wir uns einfach hier versammeln dürfen, in Freiheit, in Frieden. Das nehmen wir an und steigen mit diesem Lobpreisteam ein. Mit jedem Einzelnen, die eine Einheit bilden. Und wir bilden eine Einheit mit ihm. Und wir sind alle eins in Christus. Also fangen wir an. Amen. Also ich hatte heute oder den ganzen Tag so das Wort Sieg. Und ich dachte mir, ja cool, Sieg ist gut. Und ja, sei dir bewusst, dass du in ihm den Sieg hast. Und schüttel jetzt alles ab, was der Feind versucht hat, irgendwie wieder reinzutun oder so. Und geh voll in diesen Lobpreis rein. Weil er hat den Sieg für dich vollbracht. Searching flat, the victory belongs to the Lord. When Goliath roars, I'm not afraid, the victory belongs to the Lord. When the enemy comes, like a searching flat, the victory belongs to the Lord. When the lion roars, I'm not afraid,

Herr, wie uns nichts auf dieser ganzen Welt glücklich machen kann. Du bist unser tiefstes Glück. Herr, wir jubeln in dir. Wir jubeln in dir. Wuhu, jubel ihm mal zu. Dem jedes Knie sich beugt und jede Zunge bekennt, dass du der Herr bist, zur Ehre Gottes des Vaters. Halleluja. Oh, wir erheben dich. Wir erheben dich. Oh, wir erheben dich. Unser Herz ist erfüllt mit Lobpreis. Unser Herz will nur dich erhoben sehen. Danke, dass jeder andere Name vergessen wird und dass dein Name, an deinen Namen sich erinnert wird. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Wir preisen dich. Oh, danke, Herr. Dir gebührt alle Ehre. Und Herr, du wohnst im Lobpreis deines Volkes. Danke, Herr. Danke, Herr. All unser Inneres ist ausgerichtet auf dich. Jeder Gedanke, jede Zelle unseres Körpers ist ausgerichtet auf dich. Halleluja, unser Geist ist ausgerichtet auf dich. Oh, danke, Herr. Danke, danke, Heiliger Geist, dass du Jesus lebendig machst. Lebendig machst. Halleluja. Jedem Einzelnen heute, hier der live da ist, jedem Einzelnen, der über Livestream mit uns verbunden ist. Du bist lebendig, Herr, du bist der auferstandene Gott. Und du bist keine tote Religion, sondern du bist lebendig. Oh, du bist lebendig. Ich sag mal, Jesus, du bist lebendig. Lebendig. Du bist das Leben. Du bist unser Leben, Herr. Du bist unser Leben. Wir haben kein anderes Leben. Außer dem Leben, das du bist. Und wir leben, weil du lebst. Halleluja. Halleluja. Oh, danke. Danke, Herr. Halleluja. Oh ja, unsere Herzen fließen über vor Dankbarkeit. Halleluja. Danke, Herr. Und in 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18 heißt es, seid alle Zeit fröhlich. Alle Zeit fröhlich. Warum können wir alle Zeit fröhlich sein? Weil Jesus unser Herr ist. Weil Jesus in uns lebt. Egal wie der Wind weht, egal was auch immer für Umstände sein mögen. Aber wir können uns alle Zeit freuen. Wenn Paulus das schreiben konnte, der so heftige Umstände nun wirklich hatte, dann können wir wirklich sagen, ja, wir freuen uns alle Zeit. Betet ohne Unterlass, beständig. Halleluja, danke Herr, dass wir ständig mit dir verbunden sind, im Gebet, durch Sprachengebet, in der Beziehung zu dir. Danke Herr, die ganze Zeit, Herr, du erfüllst unsere Gedanken, du erfüllst unser Leben, du erfüllst unser Herz, du erfüllst alles. Und dann sagt er, sei dankbar in allen Dingen. Sei dankbar. Bist du dankbar? Bist du dankbar? Bist du dankbar? Halleluja. Oh ja, danke. Wir sind dankbar, Herr, für alles, was du tust. Für alles, in allen Sachen sind wir dankbar, weil wir wissen, du führst alles zum Sieg raus. Du führst alles zum Sieg raus. Halleluja. Und wir haben in dir Erlösung, wir haben in dir Befreiung, wir haben in dir Heilung, wir haben in dir Durchbruch. Halleluja. Ja, Durchbruch, das Durchbruch. Wer braucht Durchbruch? Halleluja. In einem Bereich seines Lebens. Halleluja. Streck dich aus und nimm diesen Durchbruch. Das Durchbruch heute Abend. Das Durchbruch heute Abend. Halleluja, Herr. Danke. Danke für Durchbruch. Wir nehmen ihn. Wir nehmen ihn. Halleluja. Wir nehmen ihn für unsere Körper. Wir nehmen ihn für unsere Seelen. Halleluja. Wir nehmen ihn für unsere Beziehungen. Wir nehmen ihn für unsere Familienangehörigen, für unsere Nachbarn. Halleluja. Wir nehmen ihn für dieses Land. Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch deiner Herrlichkeit, Durchbruch deiner Kraft. Halleluja. Durchbruch von Erkenntnis von dir, dass Millionen zu dir kommen. Oh, danke für Durchbruch, Durchbruch, oh, Durchbruch. Halleluja. Danke, danke Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke Jesus. Halleluja. Wir danken dir für deine Gegenwart. Halleluja. Ich spüre, dass er noch an den Herzen einfach Dinge tut. Übergib dich ihm einfach nochmal. Einfach lass ihn an dir wirken. Lass ihn an deinem Herz wirken. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr, dass du in jedem einzelnen Herz wirkst. Danke, Herr, es heilst, es befreist, es neu erfüllst mit dir, oh, mit allem. Der Herr ist unser Hirte. Uns mangelt es an nichts. Wenn der Herr dein Hirte ist, dann mangelt es dir an nichts. Halleluja, Herr, du bist unser guter Hirte, unser guter Hirte. Deshalb mangelt es uns an gar nichts. Wir haben die Fülle, wir danken dir für deine Fülle und dass unsere Herzen überfließend erfüllt sind und gefüllt sind mit dir. Oh ja, schau auf ihn, schau auf ihn, schau auf ihn. Nimm von ihm, nimm von ihm, nimm von ihm, nimm von ihm, nimm von ihm. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich hatte noch den Eindruck, dass ein rechter Fuß oder besonders Knöchel Probleme macht in der letzten Zeit beim Laufen. Fußknöchel. Betrifft das jemand hier live? Rechter Fuß? Oder vielleicht auch im Livestream? Halleluja. Ich setze es frei, jetzt komplette Heilung für jeden rechten Fußknöchel in dem Namen Jesu. Ich befehle, dass dieser Knöchel in die Ordnung Gottes hineinkommt, in dem Namen von Jesus. Alle Sehnen, Muskeln, Bänder, Nerven, Halleluja, die Arthrose geht aus rechten Fußknöcheln raus, in dem Namen Jesus. Ich rufe vollkommene Schmerzfreiheit jetzt aus, in dem Namen von Jesus und vollkommene Heilung. Halleluja. Dann habe ich noch eine Augenentzündung gesehen, irgendwie Augenschmerzen, wie auch immer undefinierbar, oder auch Bindehautentzündung, irgendwas in die Richtung mit Entzündung beim Auge oder Schmerzen irgendwie in einem Auge oder in beiden Augen. Halleluja. Halleluja. Ist das jemand? Augen. Halleluja. Setze ich das frei, Vater, jetzt in deinem Namen. Halleluja. Jegliche Augenentzündung weicht jetzt in dem Namen von Jesus. Halleluja. Danke für Heilung jetzt in alle Augen hinein. Oh, ich danke dir, dass dein Heilungsstrom jetzt fließt und alles wiederherstellt. In dem Namen Jesus. Oh, danke, Herr. Danke, danke für deinen Heilungsstrom, der fließt. Oh, danke, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Und dann hatte ich noch den Eindruck, dass bei manchen wie so ein Bammel da ist, irgendwie vor den nächsten Tagen, vor Weihnachten. Oh, wie wird das mit meiner Familie? Oder vielleicht bin ich auch alleine. Einfach, und Gott möchte dir begegnen und dir Mut und Zuversicht geben. Und wirklich Inspiration auch für deine Verwandtschaft, die du vielleicht triffst oder mit wem auch immer du zusammenkommst. Halleluja. Wem betrifft das? Halleluja. Ja, Halleluja. Streck dich aus in dem Namen Jesus. Ich setze es frei für euch jetzt in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Mut und Zuversicht. Sag jeder, alle Gedanken gehen in den Gehorsam gegen Christus. Und ich setze Mut, Zuversicht, Kühnheit, Inspiration jetzt frei. In Jesu Christi Namen. Halleluja. Halleluja. Gott sagt, mich fürchtet euch nicht, sondern ich bin der Heilige Geist, der durch euch sprechen wird. Übergebt mir euren Mund und ich werde durch euch reden und ich werde mit euch sein an diesen Tagen ganz besonders. Ich werde mit euch sein, in euch sein. Fürchtet euch nicht. Macht keinen Raum für Furcht, sondern fürchtet euch nicht, sondern vertraut mir von ganzem Herzen. Halleluja, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Herr. Wir danken dir für die beste Zeit, die vor uns liegt. Halleluja. Und wenn wir zusammenkommen, dann hat jeder etwas, heißt es. Halleluja. Und wenn du was empfangen hast, und ich glaube, einige haben noch was empfangen, dann komm nach vorne und teile uns mit, dass Heilung geschieht, Befreiung geschieht. Halleluja. Weil Gott möchte einfach durch dich segnen, durch dich andere segnen. Hier live oder am Livestream. Halleluja. Halleluja. Vielleicht empfängst du gerade noch was. Gott spricht. Wir haben einen sprechenden Gott. Gott redet. Oh, Gott redet. Und er liebt uns so sehr. Er liebt uns so sehr. Halleluja. Ich habe eigentlich zwei Sachen gehabt. Einmal habe ich den Eindruck gehabt, ob man sich jetzt mehr Sorgen macht oder weniger Sorgen macht, je mehr einem das einfach bewusst wird, welche Kraft Jesus aus den Toten auferweckt hat, dieselbe Kraft in uns lebendig ist. Und je mehr uns das eigentlich innerlich immer mehr zum Bewusstsein wird und zu inneren immer mehr, also dass das einfach ja aus uns rauskommt, dass das uns genauso bewusst ist, wie wir automatisch ein- und ausatmen, dann wissen wir einfach, wenn wir unser Anliegen Jesus bringen, dass er sich drum kümmert und dass seine Kraft das Problem auflöst, auf seine Art und Weise. Nicht wie wir uns das denken oder wenn wir jetzt meinen, wir müssen trotzdem Problem jetzt noch rumhirnen, wie wird es so, dieses schöne Katastrophendenken. Das ist es nicht, wirklich das bei Jesus lassen und sagen, du kümmerst dich drum, danke Jesus, dass die Kraft, die dich aus den Toten auferweckt hat, in mir lebendig ist und aus mir wirkt. Und das, in dem der Sieg ist. Und das andere, was ich gesehen habe, ich habe so einen selber veranstalteten Verband gesehen, unterhalb vom Knie. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass entweder hier oder jemand am Livestream ist, der warum nicht zum Arzt ging oder Behandlung abgebrochen hat, aber irgendwie da Probleme hat, ab da abwärts, und Gott will das einfach heilen. Gibt es jemand hier? Trifft es jemand, der hier ist? Ein Verband unterhalb des linken Knies, ne? Wo halt eine Verletzung hier ist oder ein längeres Trauma, okay, wo halt momentan einfach keine Arztbehandlung stattfindet. Also was Längeres oder wo jemand meint, ich krieg das selber hin. Okay. Aha. Ist das jemand live? Live? Dann denke ich, es ist jemand am Livestream, dann bete, genau, für okay. Person am Livestream. Da meldet sich gerade jemand. Okay. Okay, aha. Verband rechts, aber es ist tatsächlich auch links. Auch links, okay. Ja, und es ist tatsächlich so, dass ich auch gedacht habe, dass ich das auch alleine hinkriege. Okay. Dann spreche ich jetzt einfach in die Knie rein, in Jesu Namen. Heilungskraft jetzt, dass alles, was da nicht reingehört, rausgeht in Jesu Namen. Und Teufel, ich sag dir, da wo du versucht hast, Verletzung zu machen, ein Kind Gottes zu schädigen, du lässt jetzt die Finger von ihm. Jetzt in Jesu Namen. Danke, Jesus, für komplette Wiederherstellung. Halleluja, komplette Regeneration. Halleluja, danke, Jesus, dass er nichts aus eigener Kraft machen muss, sondern dass du in ihm das machst. Danke, Jesus. Halleluja, danke, Jesus. Wie ich? Muss mal kurz testen. Ja, danke, Jesus. Oh ja, lass uns ihm die Ehre geben. Wuhu, danke, Jesus. Ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen, also wirklich so das neue Jerusalem, wo Gott selber Licht ist, wo alles Herrlichkeit und Licht ist und wo man Jesus angebetet habe, war eigentlich alles voll Licht. Seine Herrlichkeit war ganz stark hier, hat sich ausgebreitet. Er lagert sich hier, und wenn wir jetzt so am Ende stehen, also wie die Astrid, dann ist seine Herrlichkeit so stark, dass es kein Problem, nichts gibt, was er nicht durchflutet und sozusagen wegflutet. Also schauen wir nicht auf vielleicht eine Not oder eine Sorge oder ein Problem, irgendwas, was real, was physisch da ist, sondern im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild, und alles andere muss weichen. In Jesu Namen. Amen. Danke, Jesus. Uhu. Wer hatte noch einen Eindruck? Martin. Und zwar habe ich bekommen, dass da eine Person da ist, und du hattest in der letzten Zeit wie so eine Panikattacke in der Nacht, so mit auch Schweißausbrüchen oder sowas, also Angst oder ja, starke Angst oder Panik. Ist da jemand hier? Gott möchte dich freisetzen. Ja, komm nach vorne. Genau, ich denke, es ist auch noch jemand am Livestream. Genau. Mhm. Komm hier nach vorne. Du hast ab und zu mit Angst zu kämpfen. Okay. Warte, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir, Herr, dass du meine Schwester jetzt freisetzt, und im Namen Jesus binde ich jeden Geist der Angst. Fahr raus in Jesu Namen, verlass diesen Körper jetzt komplett. Jeder Geist der Angst, geh raus in Jesu Namen. Du hast kein Anrecht mehr da zu sein. Das ist eine Tochter Gottes. Halleluja, in Jesu Namen. Ich danke dir, Vater, für Freiheit. Ich danke dir, Herr, für Frieden in der Nacht. Ich danke dir für deinen Frieden, Herr, dass er sie erfüllt, dass er ihr Haus, ihre Wohnung, ihr Zimmer erfüllt. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass dein Frieden und deine Gewissheit mit ihr ist und sie erfüllt. Halleluja. jede Nacht und auch für jeden über Livestream, jede Person, die zuschaut über Livestream, im Namen Jesus, jeder Geist der Angst, verlasst diese kostbaren Söhne und Töchter Gottes im Namen Jesus. Die letzte Panikattacke von letzter Nacht war die letzte, die du hattest, in Jesu Namen. Sei komplett frei in Jesu Namen. Amen. Amen, genau, keine Panikattacken mehr. Halleluja. Die Liebe Gottes, die vollkommene Liebe Gottes treibt jede Furcht aus. Halleluja, danke Herr. Halleluja, hatte noch jemand einen Eindruck? Ich habe immer den Eindruck, wie ich da mit David vor der Bundeslade vorgehe und so im Lobpreis und so tanze wie David. Und da habe ich nur meinen Eindruck gehabt. Das war für dich oder war das auch für jemand anders oder wir alle? Auch für, oder? Für jemand anders. Okay. Dass man einfach im Lobpreis, so wie David da vor der Bundeslade so vorangegangen ist und dass wir uns nicht drauf gucken soll, was ein anderer jetzt denkt, wie wir im Lobpreis Hände heben oder tanzen oder weil David hat es auch gemacht, aber Gott, ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott für Gottes gut ist, wenn wir vor ihm tanzen und dass es vor ihm gut ist. Und ich habe auch noch einen Eindruck gehabt, dass wir im Lobpreis, der Lobpreis vorne dran, unser Lobpreis vorne dran geht, und wir hinterher Lobpreis machen und das hier durch den ganzen Ort. Halleluja, Amen. Das wird was verändern. Juhu. Halleluja, Amen. Was man echt machen kann, du kannst auch im Geist tanzen. Wusstest du das? Du kannst im Geist durch deine Straße tanzen, durch deinen Ort tanzen. Und das bewirkt auch was im Geist. Halleluja. Amen. Du kannst im Geist durch dein Land, durch unser Land tanzen, durch Länder, die Gott dir aufs Herz zeigt. Und es wird was freisetzen. Halleluja. Amen. Lasst euch inspirieren. Tanzt. Also ich habe eine Streichholzschachtel gesehen. Und zwar nicht so eine kleine, sondern eine große, wo so lange Streichhölzer drin sind. Dann kam eine Hand, hat da ein Streichholz rausgenommen und hat dann zu einer entfernten Kerze gefasst und hat die angezündet. Und da hatte ich dann den Eindruck, dass es da eine Person gibt, die irgendwie das Gefühl hat, Gott ist ganz weit weg oder die so ein Gefühl von Dunkelheit hat. Und der Herr sagt zu dir, meine Hand ist nicht zu kurz, die kommt überall hin und die bringt überall Licht hin und die bringt auch bei dir Licht hin. Und das Streichholz ist so lang und brennt so lang, dass du mit deinem Licht auch noch andere Lichter anzünden kannst. Halleluja, danke Jesus, danke Herr, dass du das Feuer in uns bist. Halleluja, das in uns brennt, voll Liebe zu dir und deiner Liebe. Und das andere anzündet. Halleluja. Und dass jede Dunkelheit hell wird. Halleluja. Sieh das immer vor Augen, dass wo du bist, dass da Licht ist. Da ist nur Licht. Da kann sich auch nur Licht halten. Und da kann sich keine Finsternis halten. Halleluja. Da wird es hell. Halleluja. Da wird es hell. Sag mal zu deinem Nachbarn, wo du bist, da wird es hell. Ihr am Livestream, sagt es zueinander. Wo du bist, da wird es hell. Nicht erst auf dem Heimweg, sondern auch auf dem Hinweg schon. Halleluja. Oh, danke Jesus. Du bist wunderbar. Wir preisen dich. Du bist das Licht der Welt. Und du bist das Feuer in uns. Halleluja. Und jetzt wollen wir weiter das mächtige Wort Gottes hören. Halleluja. Wer fängt an? Andreas. Yes, wir freuen uns auf Andreas. Gebt ihm mal einen mächtigen Applaus. Halleluja. Seine Hand ist nicht zu kurz. Seine Hand ist nicht so kurz. Hast du das gewusst, dass seine Hand nicht zu kurz ist? Weil er ist der Retter. Weißt du, er ist der Retter. Er ist der Retter. Er ist der Retter. Und was macht so ein Retter? Gewöhnlich, er rettet. Wo nichts mehr zu retten ist, weißt du, er hat uns rausgeholt, er hat uns gerettet, weißt du, das ist Grund zur Freude, wir haben Grund zur Freude, weißt du, der Retter ist erschienen und er hat dich und mich rausgeholt, gerettet, und zwar nicht nur die eine Seite, sondern auch die andere Seite. Und die obere Seite und die untere Seite, eigentlich alle Seiten hat er gerettet bei dir. Er hat dich komplett gerettet. Ist dir das eigentlich bewusst? Hey. Die Rettung ist da, weißt du, das ist Grund zur Freude. Das ist Grund zur Freude. Das muss noch ein bisschen sacken, ne? Das muss noch ein bisschen sacken, weißt du, das ist manchmal gar nicht so bewusst, aber wir sind gerettet. Wir sind gerettet. Wir sind gerettet. Und deswegen haben wir jeden Grund zur Freude. Du hast morgens schon Grund zur Freude, du hast abends Grund zur Freude, du hast mittags Grund zur Freude, wenn du zur Arbeit fährst, wenn du von der Arbeit kommst, wenn du im Stau stehst, wenn du, was weiß ich, dumme Arbeit machen musst. Du hast jederzeit Grund zur Freude. Du hast Grund zur Freude, weil du bist gerettet. Er hat dich rausgeholt. Einfach so. Weißt du, ohne dass du irgendwas machen musst. Du musst ja nicht mal was machen dafür. Ist dir das klar? Du musst überhaupt nichts machen dafür. Einfach so. Einfach so, weil er dich so liebt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Irgendwo, ich habe es jetzt verblättert. Er hat uns geliebt mit seiner vielen Liebe. Weißt du, irgendwo steht es, weißt du, wo steht es? Mit seiner vielen Liebe hat er uns geliebt. Gott, er hat uns mit seiner vielen Liebe geliebt. Weißt du, vom Anschlag bis zum Ende. Ja, nicht für deine Taten, weißt du. Das ist anders als in der Welt. Du bist nicht geliebt, weil du konform bist, weil du alles richtig machst, weil du ständig nichts falsch machst, sondern du bist geliebt, weil Gott sich dafür entschieden hat, dich zu lieben, weil er dich gemacht hat. Er liebt dich einfach so. Er liebt dich einfach so. Er liebt dich. Er liebt dich. Er liebt dich. Ja, jetzt. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Weißt du, er will uns eins haben. Ja, mit sich, mit dem Vater und untereinander. Er will uns eins haben. Er will uns eins haben. Ist dir das klar? Eins, ich weiß nicht, ob du es schon mal probiert hast, Wasser und Öl so zu vermischen, dass du keinen Unterschied mehr siehst. Weißt du, das geht eine Weile, wenn du rührst, ja? Aber irgendwann setzt sich das Öl wieder ab. Dann hast du eine schöne Schicht, du hast Wasser und du hast Öl. Keine Einheit. Und dann brauchst du sowas wie einen Emulgator. Das ist ein Mittel, was die Oberflächenspannung der einzelnen Schichten reduziert, weißt du? Und ich glaube, das wurde mir heute so bewusst, wir brauchen auch manchmal so einen Emulgator, was unsere Oberflächenspannung ein bisschen reduziert. Du fragst dich manchmal, wie kann ich eins werden mit Gott, weißt du? Und das will ja jeder von uns, du willst eins werden, du willst immer mehr von ihm in dir aufnehmen, du willst immer mehr mit ihm eins werden. Aber manchmal liegt es einfach an unserer Oberflächenspannung. Die ist ein bisschen zu heftig, ja. Und Gott ist bemüht und ist da dran, unsere Oberflächenspannung zu reduzieren. Ja, einen Emulgator einfließen zu lassen, dass du ein bisschen geschmeidiger wirst, damit du dich löst, mit Gott zusammen verbindest, ja. Und wie macht er das? Ja, da hier steht es mit der Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins sind. Ja. Und was macht die Herrlichkeit? Ja, die Herrlichkeit führt uns in den Bereich der Wunder hinein. Weißt du, wenn du in den Bereich der Wunder hineinkommst, dann reduziert sich deine Oberflächenspannung schon ein bisschen. Ja, wenn du siehst, was Gott tut, wenn du siehst, was Gott in dein Leben macht, ja, da wirst du schon ein bisschen offener. Ja. Und dann lernst du irgendwann kennen, dass Gott gut ist. Ja, du lernst ihn kennen, wie er ist. Und dann reduziert sich deine Oberflächenspannung noch mehr. Ja? Und du verbindest dich nochmal mit ihm. Und dann lernst du irgendwann seine überaus große Liebe kennen, die er hat zu dir. Ja? Oh, und dann wird dein Herz so richtig weich, ja, und die Oberflächenspannung löst sich komplett auf. Ja. Du verlierst jeden Widerstand, weißt du, du warst immer so widerstandsfähig, ja, du hast da Mauern um dich herum gebaut, ja, dass du nicht verletzt werden konntest, ja, hast du Mauern gebaut, rechts, links, oben, unten, Mitte, wo auch immer, ja, du hast für jeden Anschlag von außen in der Welt hast du sofort die richtige Mauer hingesetzt, ja. Aber Gott macht dich weich, ja. Die Mauern bröseln und sie bröckeln und sie lösen sich auf. Und du weißt auch nicht, was es bedeuten soll, ja. Aber du wirst immer weicher, ja. Und Gott, das heißt nicht, du wirst schwächer, sondern du wirst einfach, ich weiß nicht, wie kann man das nennen? Du wirst vermischbar mit Gott, ja? Ja, du wirst vermischbar mit Gott. Du wirst immer mehr eins. Und irgendwann kann man gar nicht mehr so gut erkennen, was ist jetzt die Astrid und was ist Gott, ja? Das kann man gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten, ja? Wo fängt die Astrid an und wo hört Gott auf? Das weiß man dann irgendwann gar nicht mehr. Und die Leute wundern sich, ja, das ist die Astrid von früher, ja, die hat doch immer gleich, weiß nicht, was du gemacht hast. So, ne? Und jetzt, was ist jetzt Astrid, was ist Gott, ja? Und so geht es uns allen irgendwie, weißt du, und es ist so gar nicht unser Werk, weißt du, du kannst gar nicht so richtig was dafür, weil er macht das in dir, ja, er gibt immer ein bisschen mehr Emulgator rein, immer noch ein bisschen mehr Liebe, ja, immer noch ein bisschen mehr Freude und ein bisschen mehr Fülle von oben und irgendwie wirst du immer weicher. Und irgendwann kann man dich nicht mehr auseinanderhalten. Ja, wo fängst du an, wo hört Gott auf? Oder wo fängt Gott an, wo hörst du auf? Es ist nicht mehr so ganz, ja. Und du fängst auch an oder hörst auf, darüber nachzudenken, was noch nicht so stimmt bei dir. Weil du merkst, dass Gott gar nicht darüber nachdenkt, was so nicht stimmt bei dir. Weißt du, ist dir schon mal aufgefallen, dass Gott gar nicht darüber nachdenkt, was nicht stimmt bei dir? Du bist der Einzige, der darüber nachdenkt. Weil gut ist, weißt du, hast du mal gehört, weil der Teufel hat gesagt, hier, der Hiob, weißt du, das ist ein Schlawiner, ja, und Gott sagt, schau dir den Hiob an, ja, keiner ist wie er, das ist der Hammer, der Hiob, weißt du, und das sagt er auch über dich, das ist der Hammer, die Astrid, ja, Teufel, schau sie dir an, schau sie dir an. Das ist der Hammer. Und so redet er über jeden von uns, weißt du. Gott, weißt du, er kann ja alles, er ist ja der gute Gott. Und er hat dich gut geschaffen. Hallo, er hat dich gut geschaffen. Er hat dich perfekt geschaffen, ja. Ist vielleicht ein bisschen was draufgelagert, weil du mal ab und zu in die Pfütze gefallen bist. Aber da wäscht er dich wieder, ja. Da macht er dich wieder sauber, ja. Und korrigiert dich und verbindet dich und was auch immer. Aber Gott hat dich gut gemacht und er hat nur gute Gedanken über dich, absolut gute Gedanken über dich, Gedanken der Liebe, Gedanken der Hoffnung, Gedanken der Zukunft, ja, Gedanken des Hervorbringens, ja. Ja, er sieht dich nur stark, er sieht dich nur hervorkommen in allen Bereichen deines Lebens. Ja, und jetzt kannst du ja irgendwie so langsam anfangen, so wie Gott zu denken, ja, über dich und über deinen Nachbarn auch, ja. Und weißt du, dann wird das so eine richtig schöne Liebesemulsion da hier bei uns, ja. Wenn wir nur uns sehen, wie Gott uns sieht, ja, und den Nächsten sehen, wie Gott ihn sieht, ja, ist der Hammer. Amen. Einfach cool, wow. Ich finde es auch so cool, wir können dastehen, dem Teufel ins Gesicht lachen, wir müssen uns nicht mehr fürchten, sondern wir wissen, wir sind Sieger und wir sind eins mit Jesus. Ja. Weißt du, wir sind untrennbar mit Jesus verbunden. Und ich habe heute gelesen, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und Jesus sagt auch, er ist der wahre Weinstock. Von ihm kommt das Wahre. Und wenn wir Reben sind, dann sind wir ja am Weinstock angeschlossen. Und das heißt schon, der Weinstock hat nur gute Gedanken über seine Reben. Weil der Weinstock will ja, dass die Reben Frucht bringen, dass es schöne, dicke, große, saftige Reben wird. Und deswegen wird der Weinstock niemals schlecht über seine Reben denken. Das ist sogar für den Verstand schlüssig. Und du darfst eine Rebe sein. Weißt du, das nimmt auch diese Oberflächenspannung, wie der Andreas so schön gesagt hat, weg. Weil eine Rebe, die ist mit dem Weinstock verbunden. Die hängt am Weinstock und gibt sich dem Weinstock hin. Und wir als Rebe, wir haben immer die Entscheidung. Will ich mich dem Weinstock ganz hingeben als Rebe? Nehme ich alles, was der Weinstock für mich hat, nehme ich das auf mit offenem, weiten Herzen? Glaube ich? Oder bin ich noch so eine Rebe, wo ein bisschen sagt, jetzt schaue ich mal sehen, ich weiß auch noch nicht so recht. Ob das so gut ist, was da kommt, was mich da versorgen will. Aber weißt du, das siehst du auch schon im Sichtbaren. Wenn eine Rebe nicht gut versorgt wird vom Weinstock, weil jetzt in unserem Fall die Rebe sich halt ein bisschen wehrt, dann verdorrt die Rebe. Dann ist sie wie so in der Wüste und kriegt keine Nahrung. Aber wenn die Rebe sich öffnet und sagt, ja, ich brauche das, was der Weinstock hat, das ist ja auch Demut, ich gehe nicht gegen den Weinstock, sondern ich will vom Weinstock versorgt werden. Weißt du, dann kommen so richtig dicke, große, wunderschöne, wohlduftende, wohlschmeckende Trauben hervor. Reben. Und weißt du was, du bist im Weinberg Gottes, das sind optimale Wachsbedingungen. Optimal, da scheint immer die Sonne, da ist immer alles gut, da ist für alles gesorgt und da kannst du als Rebe alles bekommen, was du brauchst. Da gibt es nie einen Mangel, da steht deinem Wachstum nichts entgegen. Und da bist du genau im richtigen Zeitplan Gottes. In seinem Plan, seine Pläne kommen zustande. Er hat gute Pläne für dein Leben. Und du wandelst in diesen vorbereiteten Wegen. Das sind die Wege der Liebe. Und du bist am wahren Weinstock. Das heißt, du bist mit der Wahrheit verbunden. Du bist mit der Ewigkeit verbunden und nichts kann dir schaden, weil du in Jesus bist, weil du am Weinstock bist und es dann nur das Beste für dich gibt. Und deshalb möchte ich euch wirklich ermutigen und auffordern, sei diese Rebe, die nicht ein bisschen nur vom Weinstock will oder immer bestimmter Bereich was vom Weinstock will, sondern egal, auch wenn es deiner Seele vielleicht Angst macht, dich ganz zu öffnen, alles, wirklich alles, ohne irgendwas auszulassen, dem Weinstock zu öffnen und hinzugeben, wage es. Wage es, weil du wirst belohnt werden. Und die Belohnung, die ist überreich. Du wirst verändert werden. Weißt du, Gott ist der Weingärtner, ne? Und mein Vater ist der Weingärtner. Und manchmal schnippelt er auch ein bisschen. Das nennt sich einfach Reinigung. Aber weißt du, das ist gut, wenn wir gereinigt werden. So wie man unser Haus und unsere Wohnung putzt, dass da auch kein Schlamm in der Ecke ist oder Spinnenwebe überall in der Decke hängt oder die Mäuse in der Wohnung tanzen. Genau so reinigt Gott einfach unser Haus. Und das ist auch gut, da brauchen wir auch keine Angst davor haben, weil wenn wir gereinigt werden, dann kann unsere Frucht, die Rebe, die kann dann noch größer werden, noch schöner werden. Weißt du, ich sehe gerade wie so ein Diamant vor mir, so ein großer Diamant, der glitzert und funkelt. Ne? Und genau so macht Gott uns. Wir sind dieses Gefäß, dieses Tongefäß. Und Gott formt uns. Seine Hände formen uns. Und es ist so, das ist so ein herrliches Bild, dass wir der Ton sind, weil Ton lässt sich ja formen. Und der Ton sagt ja auch nicht, nee, ich will jetzt da eine Ecke drin haben oder ich will jetzt eckig sein oder rund oder ganz breit oder ganz klein, sondern der Ton lässt sich formen. Der gibt sich praktisch dem Töpfer hin. Und Gott ist der Töpfer. Er formt uns, er hat uns schon geformt und er formt uns noch weiter. Und er macht aus uns immer mehr dieses Gefäß zur Ehre, immer mehr dieses Gefäß, wie der Andreas gesagt hat, wo man Gott, wo man einfach nicht weiß, wo fängt Gott an und wo hört der Andreas auf. Ne? Und das ist so cool. Und das ist das Beste, wenn wir uns formen lassen von diesem wunderbaren Töpfer. Weißt du, er hat dich geschaffen, er ist dein Schöpfer. Und es, sein Herzenswunsch ist es, einfach dich noch schöner zu machen, wie du bist. Noch klarer zu machen. Noch mehr mit Liebe aufzufüllen. Noch mehr mit seiner Weisheit aufzufüllen. Noch mehr dir zu zeigen, wie gut es ist. Und deswegen können wir uns formen lassen von diesen liebenden Händen. Weißt du, Gott hat liebende Hände und er formt dich voller Liebe. Und er hat das Beste für dich. Du brauchst nie mehr Angst haben. Seine Liebe treibt jede Furcht aus. Und deswegen entscheiden wir uns heute Abend noch viel tiefer, in einer viel tieferen Art und Weise am Weinstock zu hängen, alles vom Weinstock zu nehmen und uns von diesem wunderbaren Vater der Liebe formen zu lassen, Ton zu sein, der sich geschmeidig formen lässt und sich hingibt in die liebenden Arme des Vaters. Amen. Ich sag's euch, ich bin gern Rebe. Ich bin echt gern Rebe. Als Rebe ist das Leben wirklich einfach. Ja? Wenn du Astrid zugehört hast, ja, als Rebe wird's einfach. Ja? Du bist angeschlossen, ja? Und es heißt ja, keiner kann uns trennen von der Liebe Gottes. Ja? Das heißt, wir sind angeschlossen und dieser Strom des Geistes, dieser Strom des Lebens fließt durch uns durch. Ja? Also was bleibt uns einfach anders übrig, als es fließen zu lassen? Ja? Egal, wo wir hingehen, egal, wo wir hinkommen, ja, wir geben es einfach weiter. Wir sagen hier Liebe, hier Freude. Wir geben das Wort weiter, das Evangelium, die gute Nachricht. Ja? Das geben wir weiter. Ja? Wir lassen es einfach fließen. Und tatsächlich wirklich dieses angeschlossen Sein, ja, ist das Entscheidende. Ja? Und die Astrid hat auch gerade über Wurzeln gesprochen. Und tatsächlich, weißt du, wenn wir in diese Gemeinschaft gehen, ja, wir gehen ins Wort, wir beschäftigen uns mit dem Wort Gottes, ja, aber wir gehen auch in diese geistliche Gemeinschaft mit unserem Vater. Ja? Und durch diese Gemeinschaft gehen unsere Wurzeln einfach tief. Ja? Und weißt du, im Natürlichen ein Baum, dessen Wurzeln wirklich tief gehen, ja, also der steht fest, ja, der steht fest. Und weißt du, wenn ein Sturm kommt, kann sein, um ihn rum fliegen andere Bäume schon lang um, ja, aber der Baum, dessen Wurzeln wirklich tief gehen, der steht fest, ja, weißt du, den kannst nicht einfach so umhauen, ja. Und diese Wurzeln gehen auch, weißt du, Wurzeln, ein Baum zieht ja dadurch auch seine Nährstoffe, ja. Und weißt du, auch durch das sind wir angeschlossen, weißt du, an diesen Strom, an diesen Lebensstrom. Ja? Wenn andere um dich rum schon halb am Verdursten sind, weißt du, du wirst trotzdem gespeist, weil deine Wurzeln tief gehen. Ja? Weil deine Wurzeln tief gehen. Weißt du, hab einfach das Bewusstsein dieser Verbundenheit. Weißt du, ich denke auch immer wieder, der Teufel, weißt du, er will uns immer abschneiden, er will uns immer trennen, er will uns immer einreden, nee, es ist nicht so und schau mal da und schau mal der, bei dem läuft's, aber bei dir läuft's nicht, ja. Weißt du, lass es nicht zu, tu das einfach immer gleich weg, weißt du, wir sind verbunden, ja, wir sind verbunden mit unserem Vater, weißt du, er steht hinter uns, weißt du, er ist voll mit uns, egal wo wir hingehen, weißt du, wir können uns voll auf ihn verlassen, weißt du, ich hatte da so ein Bild, weißt du, in so eine OP-Situation, wie ein Arzt operiert, weißt du, der sagt einfach, weißt du, nach seinem Besteck, was er gerade braucht, ja, fürs Operieren, sagt er Schere, Tupfer, ja, Skalpell, weißt du, der sagt einfach, was er braucht, ja, Säge, genau, je nachdem wie rabiat da gerade zugeht. Ja, der sagt einfach, was er gerade braucht, ja, und das wird ihm gereicht, ja. Und weißt du, im Geistlichen ist es wirklich so, all das, was wir brauchen in der Situation, wo wir sind, weißt du, das liegt bereit. Die Frage ist nur, nimmst du es, ja, sagst du, Herr, ja, ich brauche Geduld, ja, Herr, aber schnell, genau, aber schnell her mit der Geduld. Oder, weißt du, egal was du brauchst, wenn du einen Durchbruch in deinem Leben brauchst, weißt du, bleib standhaft, bleib da drauf, gib dich nicht mit dieser Situation zufrieden und sag, Herr, ich will einfach, dass das durchbricht, Herr. Egal, ob das Krankheit ist, ob das Mangel ist, ob das irgendwie Gebundenheit ist, wo du merkst, in meiner Seele irgendwie liegt da noch irgendwas drauf. Weißt du, gib dich nicht mit dem zufrieden, sondern sag einfach, Herr, weißt du, ich weiß, ich bin verbunden mit dir, ja, und du willst mich einfach, weißt du, du willst mich freisetzen, du willst mich gesund sehen, du willst mich wirklich in der Fülle leben sehen. Weißt du, das will er ja. Er will ja nichts sehnlicher als dich in der Fülle leben zu sehen. Weißt du, und da gehört keine Krankheit dazu, gehört kein Mangel dazu. Ja, weißt du, das sollte unser Bewusstsein sein, weißt du, dass wir angeschlossen sind und versorgt sind mit dem, was es braucht im Jetzt. Ja, und weißt du, ich glaube, das ist auch für manche wichtig zu wissen, es zählt das Jetzt. Ja, es zählt nicht das Gestern. Weißt du, gestern, klar, vielleicht hast du gestern irgendwas gebraucht, vielleicht brauchst du morgen schon wieder irgendwas anderes, aber was zählt, ist immer das Jetzt. Ja? Immer, was du im Jetzt brauchst, weißt du, das hat er für dich. Ja? Immer das, was du jetzt brauchst, er versorgt dich immer im Jetzt. Ja? Ja, also, weil Gott ist so gut. Weißt du, ich verlasse mich gerne auf Gott, muss ich sagen. Ja, ja, weil ich weiß, er hat das Beste vorbereitet. Ja, ich weiß, er hat das Beste für mich. Ich weiß, er hat den Überblick wirklich über die ganze Situation. Weißt du, er sieht viel weiter, als wir sehen. Er sieht viel weiter, als wir sehen. Weißt du, und weshalb sollen wir uns rumhirnen? Weshalb sollen wir uns Gedanken machen, wie das wird oder wie jenes wird oder was der schon wieder gesagt hat? Oder, weißt du, tu das alles weg. Ja, tu das alles weg. Weißt du, weil Gott ist für uns. Gott ist mit uns. Und er, weißt du, er will, dass wir aufblühen. Und er will auch, dass die um uns herum aufblühen. Ja, er will wirklich uns wirklich mit Leben füllen. Weißt du, er will, dass du einfach rumgehst und nur so strotzt vor Leben. Ja, dass du einfach sagst, wer will Freude, wer will Liebe? Ich hab im Überfluss, ich habe genug, ich gebe es weiter. Weißt du, du teilst die Freude aus. Ja, die Manuela ist da immer wirklich ein sehr gutes Beispiel. Astrid natürlich auch, aber die... Ich sag's dir, die Manuela, weißt du, die Manuela, die sprudelt immer so über vor Freude. Weißt du, das will er, dass wir das alle haben, weißt du, dass wir überfließen vor diesen geistlichen Gaben, vor diesen geistlichen Wirksamkeiten, dass es immer überall aus uns rauskommt, weißt du, ob du gerade sprichst bei oder nicht, weißt du, aber wenn Leute dich anschauen, dass sie einfach sagen, hey, die Manuela, die freut sich die ganze Zeit, ja, ja, was hat die Manuela, ja, weißt du, das, ja, so soll es ja sein, dass die Leute uns anschauen, dass wir ein Zeugnis sind für unseren Herrn, ja, und dass die Leute an uns erkennen, weißt du, dass Gott gut ist, ja, dass Gott gut ist, ja, und dass er wirklich, ja, auch einen Plan hat, weißt du, Gott hat einen Plan für jeden Einzelnen von uns und er will uns in diesem Plan einfach hervorbringen, ja, in diesem Plan und zusammenführen auch in diesem Plan. Ja, und da lassen wir uns weiter führen, da lassen wir uns weiter beschneiden, wie es die Astrid schon so schön gesagt hat. Ja. Und wir gehen aber voran wirklich in diesem Bewusstsein, dass wir angeschlossen sind, dass wir eins sind mit ihm und alles haben, was es braucht. Amen. Amen. Ja, genau, so gehen wir. Ich hatte heute eine Stelle aus Römer 12, Vers 1 bis 2. Und heißt, Vers 1 heißt: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Genau. Genau, also das, er sagt da, dass wir wirklich uns wie ein Opfer Gott hingeben. Das so auch wie die Astrid hat es ja auch schon gehabt, diese Hingabe wie bei einem Ton an den Töpfer, der das formt. Und weißt du, er sagt, das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Also Gottesdienst ist nicht einfach, okay, ich gehe am Sonntag in die Kirche, singe ein bisschen und höre eine Botschaft, sondern es ist wirklich, dass wir uns Gott voll hingeben, dass wir wirklich sagen, hey, ich stehe dir zur Verfügung, du kannst mit mir machen, was du willst und dass wir nicht sagen, okay, ich habe meine eigenen Überzeugungen oder meine Pläne und das kann man ja auch irgendwie religiösifizieren, okay, ich will dahin und das und das und ja, am Ende, na, Gott segne das noch kurz ab oder so. Und es heißt nicht, dass du nicht deine Pläne haben kannst, aber weißt du, du musst immer sicherstellen, dass es auch wirklich Gottes Pläne für dein Leben sind. Weißt du, es muss, und das sagt Paulus einfach, dass wir wirklich uns als ein lebendiges Opfer hingeben. Weißt du, es ist auch, er betont da auch lebendiges Opfer, also nicht, dass du irgendwie auf andere Gedanken kommst. Aber weißt du, wir leben schon in dieser Welt und wir sind schon nicht, dass wir uns irgendwie opfern oder wenn es jetzt nicht irgendwie Gottes Plan für uns ist, aber es ist, dass wir in dieser Welt leben, aber dass wir quasi uns selbst gestorben sind. Weißt du, dass wir nicht mehr für uns leben, nicht mehr für unseren Profit oder für unsere Selbsterfüllung oder irgendwas, sondern dass wir für das leben, wofür Gott uns hier gesetzt hat, weil, weißt du, Gott hat einen Plan mit uns hier, weißt du, Gott hat nicht nur gesagt, okay, ich schaffe jetzt mal ein paar Menschen und dann lasse ich die machen, was sie wollen, sondern Gott hat gesagt, hey, ich habe einen Plan mit denen, die sollen hier meinen Auftrag erfüllen, weißt du, wir haben einen Auftrag von Gott, diese Menschen zu erreichen und es ist, glaube ich, auch einfach wichtig, dass wir da auch immer das nicht auch, auch unsere eigenen Ideen vielleicht, wie wir sagen, okay, wie erreiche ich die Menschen fürs Evangelium? Da gibt es dann viele, die sagen, ja, okay, das funktioniert, glaube ich, nicht oder das gefällt mir nicht so, der Ansatz. Aber also, am Ende vom Tag, ich meine, kann ja sein, dass es richtig ist, aber am Ende vom Tag geht es darum, wie will Gott die Menschen erreichen, weißt du? Und da ist es, glaube ich, echt wichtig, wirklich immer wieder hinzukommen, zu sagen, hey, okay, meine Überzeugungen und all das, was ich so denkt, das lege ich erstmal auf den Altar und lass Gott mich darin führen. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, genau, wie genau geht es? Und in Vers 2 geht Paulus da ein bisschen mehr drauf ein. Und er sagt er, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Genau, also es geht darum, dass wir prüfen können, was ist der Wille Gottes. Und wenn du manchmal auch unterschiedliche christliche Bewegungen oder so anschaust oder Leute mit unterschiedlichen Meinungen im Christentum, dann guckst und dann sagt der eine, ja, das muss ja der Wille Gottes sein. Und der andere sagt was komplett Umgekehrtes und sagt, ja, das muss der Wille Gottes sein. Also es ist jetzt nicht scheinbar nicht so, dass wir von Natur aus mit unserem irdischen Verstand den Willen Gottes einfach so kennen. Deswegen braucht es eben diese Erneuerung des Sinnes, dass du nicht sagst, okay, ja, ich will das passieren sehen und das ist bestimmt der Wille Gottes, sondern dass du einfach erstmal sagst, okay, ich sterbe meinem eigenen und ich lass meinen Verstand auch erneuern, lass all das, was nicht von Gott ist, aus meinem Verstand und aus meinem Sinn rausjagen und das, was von Gott ist, lass Gott es damit füllen. Und das ist auch so, wenn man dann, er spricht ja von, dass wir nicht auf Weise dieser Welt leben sollen oder und stellt euch nicht dieser Welt gleich, weißt du, ist dann auch wichtig, dass wir nicht, einfach nicht mit dem Lauf der Welt gehen. Ja, wir leben in dieser Welt, aber wir gehen nicht mit diesem Lauf der Welt, weißt du, da ist es auch so, wenn du dann sagst, okay, ja, ich bin für das und ich bin gegen das oder wenn du mit Sachen in der Welt konfrontiert bist, bin ich dafür, bin ich da dagegen? Und ich glaube, die Antwort ist, weißt du, manches sieht christlich aus, okay, dafür zu sein, ist der christliche Weg oder so. Aber weißt du, Gott ist trotzdem noch eine Stufe drüber und das sieht man auch, man sieht es vor allem auch bei Jesus, weil Jesus, wenn du dir anschaust, was die Jünger und eigentlich alle Juden erwartet hatten vom Messias, war jemand, der einfach, okay, der einfach die Mächte umändert, aber so wie sie es weltlich interpretiert haben. Sie haben gesagt, ja, okay, der wird das Römische Reich stürzen und der wird hier als König sich aufrichten und Israel wird wieder frei sein. Und auch, ich glaube, viele Juden, die heute noch nicht glauben, dass Jesus der Messias ist, glauben immer noch, ja, dass das eigentlich der Messias wäre, der das machen würde. Aber wenn du dir dann anguckst, was Jesus gemacht hat, der hat eigentlich fast nie irgendwas über Politik oder nie irgendwas über Rom gesagt. Der hat so ein paar Statements am Rande und auch dann, als Pilatus ihn ausgefragt hat und gesagt hat, hey, du sagst, du bist der König der Juden, was ist das jetzt? Und er sagt, hey, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Weißt du, er sagt, mein Reich ist gar nicht von dieser Welt, brauchst dich eigentlich gar nicht bedroht fühlen, aber und wenn du es dir dann anschaust, die Situation bei Jesus damals war auch viel, also die waren viel unterdrückter als wir heute, ganz egal, was du von den Beschränkungen und so hältst, die waren damals, das war viel heftiger und er hat trotzdem da wirklich nichts zugesagt. Er hat eher so gesagt im Sinne von, ja, wenn die dir sagen, du sollst eine Meile ihr Gepäck schleppen und tragen, dann mach zwei draus, weißt du so. Und er hat sich, weißt du, und weißt du, ich meine, Jesus wusste einfach, dass es dieses Reich ist nicht das, was er bauen will, sondern er baut ein ganz anderes Reich. Und so hat er auch agiert. Es gibt gerade so eine neue Serie, wo es über das Leben von Jesus geht. Und da gibt es eine Szene, wo dann irgendwie ein Römer, also ist ein paar Sachen dazu gedichtet, aber gibt es was, wo ein Römer dann Jesus so einberuft und will ihn so befragen. Und das ist ganz interessant, er erzählt ist dann so, ja, du erzählst ja deinen Leuten, dass sie Steuern zahlen sollen und so weiter. Und so, das finde ich eigentlich gut, da bin ich voll dabei und so. Und aber dann hier, ja, so große Versammlungen und ja, da manche, das könnte zu Aufruhr führen. Ja, und sagt so im Prinzip, ja, eigentlich so manche Sachen sind voll gut fürs Römische Reich von uns, was du machst. Manche sind eher so, wo ich denke, oh, bist vielleicht gefährlich. Und weißt du, so war es bei Jesus. Weißt du, Jesus hat nicht gesagt, okay, ich tue jetzt für das setze ich mich ein. Er hat einfach dieses Reich, das vom Himmel ist, hat er einfach hierher gebracht und hat einfach gesagt, ich bringe ein ganz anderes Reich. Und das, weißt du, er hat damit überall angeeckt. Weißt du, es gab jetzt keinen, der irgendwie vorher schon da gelebt hat und gesagt hat, ja, stimmt, genau das habe ich erwartet. Sogar Johannes, der ihn erkannt hat, hat ja am Ende irgendwann gemerkt, oh, ist das überhaupt der, auf den wir gewartet haben? Also weißt du, es ist einfach, Gott ist einfach nicht irgendwie auf er ist schon auf unserer Seite, schon, aber er ist nicht in irgendwo in einer weltlichen Form auf unserer Seite, wo wir vielleicht unsere Überzeugung, was richtig Sinn haben. Und wo man das auch sieht, ist interessant, im Alten Testament bei Josua war das auch so, der hat dann irgendwie, muss man sich, die wollten ja Jericho einnehmen, das war ja eigentlich auch der Auftrag, den sie von Gott hatten. Und so, die waren also auch richtig so in dieser Mentalität, okay, bist du jetzt für uns, bist du gegen uns? Und so richtig, weißt du, aufgeheizt in der Stimmung. Und dann kommt es dazu, dass er sieht dann, trifft dann einen Engel, wie er es dann rausfindet. Und das ist in Josua 5, Abvers 13. Und heißt, und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Also er sieht da so einen Mann mit so einem Schwert und denkt sich gleich, okay, ist der für uns, ist der gegen uns? Wo muss ich den angreifen? Kämpft der nachher mit uns? Und dann heißt, und Josua ging zu ihm und sprach, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und jetzt interessant, der kommt in Vers 14, heißt es dann, er sprach nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und ich bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Also er hat einfach Nein gesagt. Weißt du, ich meine, Josua hat keine Ja-Nein-Frage gestellt eigentlich. Er hat eigentlich gefragt, bist du jetzt für uns, gegen uns? Und er hat gesagt Nein. Und in der englischen Übersetzung habe ich was gesehen, da steht dann, sagt er einfach neither, also was so viel heißt wie weder noch. Weißt du, er ist weder noch auf der Seite von uns, noch auf der Seite von anderen, aber er will, dass wir auf seine Seite kommen, weißt du? Er will, dass wir nicht sagen, okay, segne meine Absichten, meine Ziele, sondern er will, dass wir sagen, hey, was willst du überhaupt durch mich tun in dieser Welt? Und dass wir uns da dem unterordnen. Und genau, dass wir einfach diese, weißt du, was auch gerade jetzt in der Welt, du viel siehst, immer diese Pro- und Anti-Mentalität, bin ich pro das, bin ich kontra das, bin ich hier, und du kannst da deine Ansichten haben, aber weißt du, am Ende ist es wirklich wichtig, dass du zu Gott kommst und sagst, okay, was willst du jetzt tun, weißt du, ich glaube, es ist wichtig gerade in der Zeit, was will Gott in dieser Zeit jetzt tun, nicht wo müssen wir uns hier und welche Aktionen bringen wir hier, sondern was will Gott in dieser Zeit tun, weil Gott ist aktiv, Gott will Dinge tun, Gott ist nicht so, dass er sagt, wir machen jetzt mal 2 Jahre Pause oder wie lange das jetzt noch geht, sondern Gott ist voll aktiv und voll am Wirken. Und ich glaube, wenn wir uns einfach damit eins machen und da auch uns drauf stellen und uns nicht von dem, was in der Welt alles rumschwirrt, ablenken lassen, sondern das, was Gott vom Himmel her bringen will, einfach auf die Erde bringen, ja, ich glaube, das ist einfach das, was jetzt dran ist. Amen. Ja, nicht ablenken lassen vom Geist dieser Welt. So wichtig. Uiuiui. Das können wir uns gar nicht oft genug selber zu Gemüte führen und uns dessen bewusst werden und machen. Als Astrid da vorhin predigte, Astrid, das Predigt ist ja nun heute den ganzen Abend im Gespräch, aber es war auch stark. Da habe ich das so gesehen, so ein September, Anfang September, so ein Herbsttag, so ein bisschen braunes Laub schon, die Sonne scheint, ein Weinberg und die Trauben, die Reben schaukeln so hin und her. Eine leichte Brise, einfach schaukeln im Wind und sonst gar nichts. Das sind wir, das können wir sein. Und das werden wir immer mehr. Manchmal denken wir, der Wind ist heute so kalt und so stark. Muss ich mich irgendwie festklammern? Nee, muss ich gar nicht. Als Rebe bleibe ich einfach am Weinstock. Dann schaukel ich halt ein bisschen stärker. Ja, als Kind haben wir doch gerne geschaukelt, oder? Können wir doch heute auch machen als Rebe. Ich kann mir das immer so richtig vorstellen, der Weinstock und die Reben. Ich finde den Abend heute überhaupt interessant. Irgendwie ist das alles so das gleiche Thema. Und ich habe es heute mit den Bäumen, so wie Tobi. Weißt du, ich habe einen Text mir rausgeschrieben aus Jeremia 17, 7 und 8. Doch Segen soll über alle kommen, die allein auf mich, den Herrn, ihr Vertrauen setzen. Sie sind wie Bäume, die am Wasser stehen und ihre Wurzeln zum Bach hin ausstrecken. Nie hören sie auf, Frucht zu tragen. Du bist ein Baum. Seh dich mal als richtig dicke Eiche. Also es gibt hier einen Spazierweg, wo ich gerne laufe. Da steht eine gewaltige Eiche. Da bleibe ich eigentlich immer gerne stehen und gucke. Die ist so mächtig, die steht so alleine da oben, mitten oben auf dem Hügel. Aber kein Wind hat und kein Sturm konnte sie bisher beseitigen. Also wie tief die ihre Wurzeln hat, würde mich mal interessieren. Mein Cousin hat mir gerade erzählt, er hatte Tannen im Garten, hohe, wunderschöne Tannen. Die hat er letzte Woche fällen lassen müssen, weil voriges Jahr war schon mal eine gestürzt, zum Glück nicht auf das Dach, sondern daneben. Und die drei, die jetzt noch standen, die hatten sie schon gekürzt. Und da habe ich jetzt gesagt, oh Mann, ist so schade, die Tannen, die sind weg. Ja, sagt er, aber die hatten schon Wurzeln, die bei Sturm sich schon bewegt haben. Also man sah sie schon unterm Gras oder überm Gras sich bewegen. Ich weiß jetzt nicht, ob Tannen Tiefwurzler oder Flachwurzler sind. Wahrscheinlich beides, aber flach auf jeden Fall auch. Sonst hätten diese Wurzeln sich nicht schon bewegt bei Sturm. Aber wir sind keine Flachwurzler. Weißt du, Bäume, die nur in die Weite flach wurzeln, gerade so unter dem Boden, die halten bei Sturm nicht stand. Die haut's um. Das sind wir nicht. Wir sind diese entspannten Reben, die einfach so hin und her schaukeln und einfach wirklich sich vom Wind des Geistes führen lassen. Gar nicht so groß, was mache ich jetzt, was passiert jetzt, wie soll ich mich jetzt entscheiden? Einfach hinsetzen und sagen, Heiliger Geist, was ist denn jetzt dran? Was soll ich jetzt machen? Wie geht's jetzt weiter? Also ich stand vorhin im Stau, als ich herkam. Mit dem Stau hatte ich nicht gerechnet. Ich habe es geschafft, pünktlich hier zu sein. Aber ich habe mich nicht verrückt gemacht im Stau. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, du weißt, ich habe die Begrüßung. Ich muss pünktlich da sein. Losgefahren bin ich früh genug. Der Rest ist jetzt deine Sache. Weißt du, wenn du deine Wurzeln wirklich zum Bach hinausstreckst, zur Quelle hinausstreckst, weil Gott, der Heilige Geist, Jesus, ist ja unsere Quelle. Er ist ja nicht nur ein plätschernder Bach. In diesem Text steht, sie sind wie Bäume, die am Wasser stehen und ihre Wurzeln zum Bach hinausstrecken. Das heißt, sie graben sie tief. Wir graben unsere Wurzel tief in Gott rein. Da ist unser Halt. Da kommt unser Lebenswasser her, da kommt die Quelle her, nicht aus Oberflächlichkeit. Da müssen wir aufpassen, also ein norddeutscher Sturm, den hält so ein Baum kaum aus. Aber wenn auch in Norddeutschland, wenn Bäume tief graben, die bleiben stehen. Da kann der Sturm kaum mal was machen. Es sei denn, der Baum ist vielleicht alt und morsch. Aber morsch werden wir ja nie. Ich meine, es heißt doch, wir werden immer jünger oder unsere Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Wir sind doch verbunden mit der lebendigen Quelle. Wir sind doch verbunden, wir sind doch eins mit Gott. Wir sind doch eins mit Jesus. Eins, eins, eins. Mit Emulsion oder wie das da hieß. Nicht nur ein bisschen Öl und ein bisschen Wasser, sondern da ist dieser Emulgator dabei. Es verbindet sich. Wir sind verbunden mit ihm. Wir sind eins. Er ist diese Quelle, die durch uns fließt. Wir graben unsere Wurzeln immer tiefer in ihn rein und wir hören auf zu grübeln. Ich fand das auch gut, was Andreas sagt. Gott grübelt nicht über uns, das machen wir immer nur selber. Und damit machen wir uns unser Leben schwer. Das lohnt sich nicht. Also neulich hat auch mal jemand da rumgegrübelt und dann wollten sie mich damit reinziehen. Sag ich, nee, lass mich in Ruhe. Ich war der größte Grübler vor dem Herrn über Jahrzehnte. Ich mache das nicht mehr. Es ist genug, ich gehe nicht zurück dahin. Weißt du, alles dieses Grübeln, habe ich das richtig gemacht? Ist das vielleicht falsch? Sollte ich doch das so machen? Oder was erwarten die anderen? Was erwarten die anderen? Das ist doch mir egal, ehrlich gesagt. Ich meine, ich bin doch keine Fahne im Wind, die sich ausrichtet nach dem, was andere erwarten von mir. Ich richte mich nach Gott aus, nach Jesus aus. Ich setze meinen Fokus auf ihn. Ich grab meine Wurzeln tief in ihn rein, weil da ist der Halt. Und den Halt brauche ich im Leben. Und diesen Halt brauche ich, wenn die Stürme kommen. Da muss ich hin. Und das machen wir einfach wirklich immer tiefer. Auch jeder am Livestream, der zuhört und zuschaut. Grabt eure Wurzeln tief in Gott rein. Tief in dieses lebendige Wasser rein. Auch wenn ihr vielleicht gerade ein bisschen weiter weg seid, ihr seid immer eins mit uns. Und wir sind alle eins in Christus. Ihr seid nicht irgendwo abseits. Auch wenn es euch manchmal vielleicht so, ihr es manchmal so empfindet. Nee, ist eine Lüge. Wir sind eins in ihm. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, kommt her und genießt das Einssein hier. Aber grabt jeder von uns, wir graben die Wurzeln immer tiefer rein, damit wir wirklich in jedem Sturm stehen. Und wir vertrauen ihm. Wir schaukeln einfach an der Rebe. Wir fallen nicht runter, wir bleiben dran hängen. Unsere Wurzeln sind tief. Die Früchte, was heißt hier? Nie hören sie auf, hochzutragen. Weißt du, diese Bäume am Wasser, wenn es Obstbäume sind, die tragen immer Frucht. Fällt mir gerade ein, ich war mal in Afrika, war ich mit so Game-Menschen unterwegs, die haben geguckt, wo sie einen Naturpark einrichten können. Wir waren weit im Busch draußen und da hast du ja gedacht, da ist gar nichts mehr. Und auf einmal kamen wir an einen Baum, der hatte Riesenfrüchte, so wie Orangen sahen die aus, hatten aber eine ganz dicke Schale. Und wir sind dann aufs Landrover-Dach gestiegen und haben uns die runtergeholt. Und ich musste so richtig aufknallen. Und dann habe ich zu den Rangern gesagt, wieso wachsen hier solche Früchte? Dann haben sie gesagt, ja, hier ist unterirdisch Wasser. Weißt du, wir haben die Früchte. Wir tragen Früchte. Wir sind verbunden mit der Quelle des Lebens. Und wir bleiben das in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Merkst du was? Es geht immer ums gleiche Thema, hast du schon gehört? Verbunden bleiben, Hingabe. Ja? Die Rebe gibt sich einfach hin, indem sie einfach ist, ja? Indem sie einfach verbunden bleibt. Ja? Hingabe, Verbundenheit, sich selber sterben, so wunderbare Themen. Ne? Lebendiges Opfer. Ist nur gut, dass Josef dazu gesagt hat, dass wir lebendig bleiben dabei beim Opfern. Das sind kein Todopfer. Aber es geht tatsächlich darum, es geht darum, tiefer zu gehen. Und jetzt möchte ich dir zum Schluss noch was sagen. Was ist letztendlich das Ergebnis deines Bleibens an ihm? Was ist sozusagen das, was im Kern hervorkommt, wenn du an ihm bleibst, wenn du dich ihm hingibst, wenn du dich Jesus hingibst, wenn du dich als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer hingibst? Ist ja nicht so, weißt du, wäre schlimm, wenn es so wäre, dass einfach, du gibst immer weiter hin, du stirbst immer mehr und irgendwann mal gibt es gar nichts mehr von dir und du wirst immer kleiner und immer töter und immer was weiß ich was. Und du kriegst nichts. Aber wisst ihr, jetzt gehen wir auf Weihnachten zu. Amen. Was gibt's da? Geschenke. Halleluja. Warum gibt's Geschenke? Warum gibt's Geschenke an Weihnachten? Wissen die meisten Leute heutzutage gar nicht mehr. Warum gibt's Geschenke an Weihnachten? Weil Gott uns das größte Geschenk gemacht hat von allen. Amen. Weil er uns beschenkt. Weil er in dem Moment, weißt du, wo wir ihm die Oberhand in unserem Leben geben, dann gehen wir nie leer aus, sondern er beschenkt uns. Und jetzt sage ich dir noch was, womit beschenkt er uns? Womit beschenkt uns Gott? Mit sich selbst. Mit sich selbst. Das ist ja Weihnachten. Worum geht es an Weihnachten genau? Jesus. Amen. Es geht um Jesus. Es geht um das Geschenk von Jesus. Es geht um das Geschenk des Lebens von Jesus. Es geht um das Geschenk seiner selbst. Es geht um das Geschenk von Gott selbst, weil Jesus und Gott sind eins. Er hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Ja? Das heißt, es geht um das Geschenk Gottes an uns selber. Gott schenkt sich uns. Amen. Vor allem im Lobpreis habe ich, wo wir so am Schluss des Lobpreises einfach in so dieser tiefen Anbetung waren, da war das einfach plötzlich so in mir, wirklich einfach Jesus zu danken. Und so, weißt du, wofür ich ihm gedankt habe? Manchmal, es gibt ja so Zeiten, da dankst du einfach Gott für das, was er dir hier geschenkt hat oder da geschenkt hat. Und das ist auch gut, dass du ihm immer mal wieder dankst, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du was zu essen hast, dass du vielleicht eine gute Familie hast oder was auch immer, dass du ihm einfach für all die guten Dinge in deinem Leben dankst. Aber vorher im Lobpreis, in der Anbetung, war es plötzlich so in meinem Herzen, einfach Jesus zu danken. Jetzt pass gut auf, ich habe Jesus einfach gedankt. Ich sage, Jesus, danke, dass du mir immer mehr von dir selber zeigst und mir immer mehr von dir selber offenbarst. Und mir war so bewusst in dem Moment, dass mein Herz war so voller Dankbarkeit, weil ich wusste, dass das größte Geschenk, ihn zu haben und ihn immer mehr zu erkennen, ist das größte Geschenk, das du dir überhaupt vorstellen kannst. Amen. Ist das größte Geschenk überhaupt, immer mehr von Gott zu erkennen, ist das größte Geschenk, das Gott dir machen kann. Ist tatsächlich so. Weißt du, manche sagen, ja, ich kenne Gott. Ich sag dir was, du kennst, wenn du Christ bist, mit Sicherheit einen oder vielleicht auch zwei Aspekte von Gott. Vielleicht auch drei, wenn du schon länger gläubig bist, oder vielleicht auch vier. Also du kennst Facetten Gottes. Ich sage mal so, niemand kommt zum Glauben, ohne dass er etwas von Gott erkannt hat. In der Bibel kannst du sehen, es reicht sehr wenig von der Erkenntnis Gottes aus, um errettet zu werden. Es reicht ein kleine Erkenntnis, wie Gott ist und wer Gott ist, aus, um mit dem Weinstock verbunden zu werden und errettet zu sein. Nimm das Beispiel von dem Kriminellen am Kreuz, der neben Jesus hing. Zwei Kriminelle hingen. Aber der eine war ein Lästerer und der andere hat gesagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das heißt, dieser Mann hatte etwas von Jesus erkannt. Definitiv nicht alles. Er hat definitiv nicht in allen Facetten erkannt, wer Jesus war. Aber was er erkannt hatte, war, dass Jesus tatsächlich ein König ist und dass er ein Reich hat. Und dass dieses Reich offensichtlich nach dem Tod sich erst so richtig erschließt. Weil sonst hätte er nicht gesagt am Kreuz, ich meine, es war klar, sie werden alle sterben. Und dann sagt er, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Also er war noch nicht in seinem Reich offensichtlich, aus der Sicht dieses Mannes, sondern er kommt in sein Reich, also war es ein jenseitiges Reich. Dieser Mann hat einfach nur eine Sache erkannt, Jesus ist der König eines Reiches, das nicht von dieser Welt ist. Und ist Jesus ein König eines Reiches, das nicht von dieser Welt ist? Ja, Amen, er ist ein König. Weißt du, aber außerhalb von dem hat dieser Mann wahrscheinlich nichts von Jesus erkannt gehabt. Der wusste wahrscheinlich gar nicht, was der Christus ist, nach jüdischer Überlieferung, was ein Messias ist. Wusste er vielleicht, wissen wir vielleicht, wusste es auch. Aber er hat Jesus jedenfalls nicht als Messias identifiziert, er hat ihn nicht als Christus identifiziert, er hat ihn nicht als Erretter identifiziert, nicht als Erlöser, nicht als Heiler, nicht als was auch immer, wo wir ihn alles kennen. Er hat ihn nicht in keiner Weise in diese Richtung identifiziert, sondern einfach nur erkannt, dieser Mann ist tatsächlich ein König und sein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber jetzt pass auf, was Jesus gesagt hat, in dem Moment, wo dieser Mann diese Erkenntnis, also das, was er von Jesus erkannt hatte, ausgesprochen hat, sagt Jesus, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mit anderen Worten, eine kleine Teilerkenntnis von dem, wer Jesus ist, hat ausgereicht, um diesen Mann zu erretten. Amen. Als ich meine Wende zum Glauben an Gott erlebt habe kurz nach Weihnachten, vor jetzt 33 Jahren, ja. Nein, stimmt gar nicht, vor 34 Jahren schon. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Vor 34 Jahren, kurz nach Weihnachten, ja, da habe ich nichts von Gott gewusst oder erkannt, sondern ich habe einfach nur gebetet und geschrien und gesagt, Vater, ich habe mich daran erinnert, dass meine Mutter mir von einem Gott erzählt hat, den man Vater nennen kann. Ja? Und dann habe ich einfach geschrien und gesagt, Vater, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und dann tu etwas. Und dann bin ich eingeschlafen, nachdem ich vorher nicht einschlafen konnte. Und dann bin ich eingeschlafen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ich hatte erstens einen Frieden in meinem Herzen, den ich gar nicht gekannt hatte bis zu diesem Zeitpunkt. Und das Zweite, ich weiß es noch wie heute, das Zweite war dieser innere Gedanke, dieser Gott, zu dem du, dieser Vater im Himmel, zu dieser Gott, den man Vater nennen kann, diesen Gott wirst du den Rest deines Lebens kennenlernen müssen. Beziehungsweise willst du den Rest deines Lebens kennenlernen? So war es eigentlich. Diesen Gott will ich den Rest meines Lebens kennenlernen. Jetzt pass auf, was war passiert? In dem Moment, wo ich zu Gott geschrien habe, Vater, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und dann tu etwas. In dem Moment ist ein winziger Bruchteil der Erkenntnis Gottes in mein Innerstes hineingefallen. Nämlich dieser Vater, den gibt es wirklich, der ist real und der gibt deinem Herzen Frieden. Das war, ich sag mal grob gesprochen, war das die Erkenntnis. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt keine Erkenntnis, dass dieser Vater der Vater Jesu Christi ist, dass Jesus Christus mein Erlöser ist, dass Jesus Christus am Kreuz für mich gestorben ist. Nichts von dieser Erkenntnis. Das habe ich erst im Lauf der folgenden Monate, Jahre, Schritt für Schritt entdeckt. Aber weißt du, diese kleine Erkenntnis, dass dieser Vater tatsächlich meinem Herzen, man könnte es auch so sagen, was ich eigentlich gespürt habe, dieser Vater gibt meinem Herzen irgendwie eine Wärme, die ich sonst nirgends finde. Und damit auch einen Frieden, eine Geborgenheit, eine Wärme, die ich sonst nirgends finde. Das war diese Erkenntnis. Diese eine Erkenntnis hat mich auf einen Weg katapultiert. Und auf diesem Weg bin ich bis heute, 34 Jahre später, immer noch auf diesem Weg. Nämlich diesen Gott kennenzulernen. Amen. Weißt du, je mehr du von Gott kennenlernst, umso mehr willst du ihn kennenlernen. Wenn du denkst, dass du Gott kennst und nichts mehr dazulernen kannst, was ihn angeht, dann bist du verführt. Weil da gibt es so viele Aspekte des Wesens, des Charakters Gottes, des Charakters von Jesus. Weil wenn du Jesus siehst, siehst du Gott. Jesus offenbart den Vater. Da gibt es so viele Aspekte, die du bisher nicht kanntest, die du kennenlernen darfst. Im Laufe deines Lebens hier auf der Erde. Und dann sage ich dir, dann wirst du noch die ganze Ewigkeit damit beschäftigt sein, ihn weiter kennenzulernen und wirst nicht zum Ende kommen. Deswegen muss die Ewigkeit ewig sein. Weil es einfach unendlich viel zu erkennen gibt von Gott. Aber ein kleines bisschen Erkenntnis von Gott reicht schon aus, um dein ganzes Leben zu verändern. Und um dich auf einen Weg zu bringen, Man nennt ihn den Weg der Nachfolge. Ja, der Weg der Nachfolge ist eigentlich, verstehst du, du lernst Gott kennen, du entscheidest dich, ihn tiefer kennenlernen zu wollen, und du lernst ihn immer mehr kennen, und somit wirst du immer mehr in deinem Leben verwandelt, weil man kann Gott nicht kennenlernen, ohne verwandelt zu werden. Ja, wir werden verwandelt in dasselbe Bild, sagt das Wort. Das heißt, du wirst verwandelt in sein Bild. Das heißt, Jesus gewinnt mehr und mehr Gestalt in dir, während du ihn kennenlernst. Du lebst sozusagen ihn mehr und mehr aus in deinem Leben. Ich sag dir so, du lebst Jesus genau so viel aus in deinem Leben, wie du ihn erkannt hast. Kein bisschen mehr, aber hoffentlich auch nicht weniger. Amen. Und ihn immer mehr auszuleben, weil du ihn immer mehr erkennst, das ist der Weg der Nachfolge. Weißt du, der Weg der Nachfolge besteht nicht in erster Linie darin, irgendwie irgendwelche großen Dinge zu tun. Ja? Also die kommen dann hervor, was auch immer groß ist jetzt. Ja? Ich glaube zum Beispiel, dass es total groß ist, wenn du deine Kinder als Hausfrau und Mutter in der Liebe Gottes erziehst, dann glaube ich, ist es ein großes Werk. Amen, das ist ein großes Werk in den Augen Gottes. Weißt du, was ist groß? In den Augen der Menschen ist dieses oder jenes groß. Ja, wenn du im Geschichtsbuch stehst, dann ist es groß oder so. Ja, Karl der Große. Mein Verwandter. Nein. Ja, aber weißt du, ich habe meine Zweifel, ob Karl der Große im Himmel wirklich groß ist. Ich will es jetzt nicht beurteilen, aber was ich so über sein Leben gelesen habe, bin ich mir nicht ganz sicher, ob er so arg groß ist im Himmel. Verstehst du? Aber letztendlich ist es auch egal, verstehst du, ob du irgendwas Großes in welchen Augen auch immer hier auf der Welt hervorbringst, sondern das alles Entscheidende ist, ihn zu kennen und immer mehr in sein Bild verwandelt zu werden. Paulus hat es gesagt über die Galater, Galater 4,19 hat gesagt, ich erleide abermals Geburtswehen um euch, ihr Galater, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Das heißt, das Wichtigste ist, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und weißt du, und das ist tatsächlich, und damit bin ich wieder beim Thema des Abends, das ist tatsächlich die Belohnung in Anführungszeichen, wenn wir uns Gott hingeben. Weißt du, das ist die Belohnung dafür, dass wir am Weinstock bleiben. Wir denken immer, wenn wir an Belohnung denken, denken wir, oh, okay, wenn wir am Weinstock bleiben, dann wird er uns viel Geld geben oder dann wird er uns versorgen oder eine tolle Frau oder super Kinder oder was auch immer. Dann denken wir immer an irgendwas, was er uns so gibt oder Ruhm und Ehre oder keine Ahnung oder viele Leute, die klatschen, wenn wir unsere Stimme erheben oder was auch immer. 1 Million Leute, die dir zuhören beim Predigen. Aber weißt du, im Himmel wird es niemals entscheidend sein, vor wie vielen Leuten du gepredigt hast oder wie viele Gemeinden du gegründet hast oder, weißt du, selbst diese Dinge, weißt du, so gut sie sind, verstehst du, aber diese Dinge werden im Himmel nicht von Bedeutung sein, sondern von Bedeutung wird sein, ihn zu kennen, von ihm erkannt zu sein. Amen. Ihn zu lieben, von ihm geliebt zu sein. Das wird von Bedeutung sein. Gott wird dich fragen, was hast du mit Jesus gemacht in deinem Leben? Und manche werden vielleicht sagen, ja, aber ich habe Jesus benutzt und das Evangelium von Jesus dazu benutzt, um mir einen großen Namen zu machen und reich zu werden. Kann sein. Weißt du, du kannst der powerfulste Evangelist scheinbar sein, im Sichtbaren, und trotzdem an der Erkenntnis, an dem, worauf es eigentlich ankommt, vorbeigehen. Das hat Jesus selber gesagt. Er hat davon gesprochen. Er hat gesagt, ja, es wird einige geben, die werden sagen, haben wir nicht in deinem Namen Zeichen und Wunder und große Taten und alles Mögliche getan und so weiter. Und da sagt Jesus ja nichts gegen Zeichen und Wunder, sondern er sagt nur, es wird nicht das Entscheidende sein, sondern das Entscheidende wird sein, ob ich sagen kann, ich kenne euch. Und er wird nur sagen können, ich kenne euch, wenn wir ihn kennengelernt haben. Das ist so einfach. Verstehst du? Manchmal machen wir den Fehler, auch in der Christenheit machen wir manchmal den Fehler, dass wir vielleicht ein Stück weit den Eindruck erwecken, wie wenn ein einziges Gebet einen Menschen ab dem Moment per se von vornherein sozusagen in den Himmel bringt. Das heißt, das sogenannte Übergabegebet. Ja? Und ich meine, wir beten das Übergabegebet fast jeden Sonntag mit Menschen hier und ich bin absolut dafür, für das Übergabegebet, weil dieses Übergabegebet ein Anfang ist. Es ist ein Anfang, mit dem wir sagen, Jesus, komm in mein Leben rein. Es ist ein Anfang, wo wir Jesus empfangen. Aber weißt du, das Empfangen von Jesus heißt, so viele ihn aufnahmen, dem gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Was ist es mit der Aufnahme? Weißt du, was heißt Jesus aufnehmen? Was heißt ihn empfangen? An Weihnachten gibt es so dieses berühmte Kirchenlied, ne? Dieses alte Kirchenlied. Kennst du das? Wie soll ich ihn oder wie soll ich dich empfangen? Und wie begegnen dir? Genau. Wie soll ich dich empfangen? Einige von euch kennen es, ein altes Kirchenlied. Wie soll ich dich empfangen? Weil darum geht es ja an Weihnachten, dass wir Jesus empfangen. Aber was heißt denn empfangen? Empfangen heißt ja nicht nur, das ist ja wie im Natürlichen auch, empfangen heißt ja nicht nur, dass ich einfach jemand steht an der Tür, klopft und ich mache einfach die Tür auf und sage, komm rein. Das ist der Anfang. Das ist Offenbarung 3,20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Tür auftut, zu dem werde ich reinkommen. Aber dann müssen wir ihn aufnehmen, verstehst du? Also dann geht es darum, ihn wirklich aufzunehmen. Nicht nur, okay, sag doch mal Hallo, kommt mal rein, okay, gut, darfst du mal ins Badezimmer, darfst du mal das Badezimmer benutzen oder darfst du mal kurz im Wohnzimmer sitzen, Tee trinken, und dann geht er wieder. Nein, ihn empfangen heißt tatsächlich ihn aufnehmen als der, der ist. Immer mehr aufnehmen als der, der ist. Also die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, die ihm wirklich nachgefolgt sind von Herzen, die haben immer mehr von seinem Wesen aufgenommen, während sie ihm nachgefolgt sind. Die haben einfach immer mehr aufgenommen. Die haben ihn auch nicht von Anfang an voll erkannt. Die haben ihn auch am Ende noch nicht voll erkannt gehabt. Aber sie haben immer mehr erkannt, bis zu dem Punkt, wo zumindest Petrus sagen konnte, als Jesus sagte, wer glaubt ihr denn, dass ich bin, hat zumindest Petrus gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Mit anderen Worten, er hat gesagt, Petrus, du hast etwas von mir erkannt und du hast etwas von mir aufgenommen, was ich wirklich bin. Und das war nicht Fleisch und Blut, sondern das war der Geist Gottes. Und das ist aber schon so gewaltig, dass ich auf diesen Fels jetzt meine Gemeinde bauen kann. Amen. Auf Söhne und Töchter Gottes, die Jesus aufgenommen haben, wirklich seinem Wesen nach aufgenommen haben, kann Gott seine Gemeinde bauen. Und seine Gemeinde wird umso stärker und umso fester und umso stabiler gebaut, je mehr sie von ihm erkennt. Verstehst du? Wenn du ein Gebet betest und sagst, Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Herr, dann ist das ein Anfang. Und ich glaube, weißt du, jeder, der bei diesem Gebet nach vorne kommt, hier nach vorne, wenn er zum ersten Mal nach vorne kommt bei diesem Aufruf, erkennt in dem Moment, wenn er zum ersten Mal nach vorne kommt, er erkennt in dem Moment etwas von Jesus. Etwas von Jesus. Und zwar, ich glaube, er erkennt so viel, dass es reicht, dass wenn er nach diesem Gebet tot umfallen würde, dass er dann in den Himmel gehen würde. Also ich glaube, er erkennt so viel, wie der Kriminelle am Kreuz erkannt hat, als er gesagt hat, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, dann denk an mich. Ich glaube, so viel erkennt die Person hier vorne. Aber ist damit die Person schon am Ende des Weges, Jesus aufzunehmen, Jesus zu empfangen? Ja, wie soll ich dich empfangen? Ja, das ist das Weihnachtslied. Ja. Wie sollen wir ihn empfangen? Indem wir ihn immer tiefer erkennen, immer tiefer kennenlernen. Verstehst du? Das ist der Weg der Nachfolge, ihn immer tiefer kennenzulernen. Das ist die Belohnung dafür, dass wir uns ihm hingeben. Wie lernen wir ihn tiefer kennen? Indem wir Zeit investieren. Und ich kann dich nur ermutigen, auch wenn du jetzt in den Weihnachtstagen vielleicht mehr Zeit hast, vertrödel die Zeit nicht mit irgendwelchen Zeitklauern, ja, indem du dir, was weiß ich, eine Netflix-Serie nach der anderen reinziehst oder so. Ja, aber du sagst, ja, jetzt habe ich endlich mal Zeit, jetzt kann ich endlich mal das machen, was Spaß macht. Ja, weißt du, die Sache ist immer die, Jesus tiefer kennenzulernen, ja, zum Beispiel durch Studieren seines Wortes, weil in seinem Wort findest du ihn. Ja. Also einfach dich mit Jesus zu beschäftigen in seinem Wort oder einfach auch Zeit zu verbringen mit ihm im Gebet und einfach im Ausstrecken und sagen, Herr, zeig dich mir noch tiefer, lass mich dich tiefer erkennen, diesen Hunger zum Ausdruck zu bringen nach mehr von ihm. Also das ist immer im ersten Moment für das Fleisch nicht das 100% attraktivste. Oft im ersten Moment, oder wie von euch haben das schon gemerkt. Aber ich sag dir, wenn du diesem Ziehen des Heiligen Geistes in diese Richtung, weil das ist der Zug in die Nachfolge, ihn tiefer kennenzulernen. Wenn du diesem Ziehen, ihn tiefer kennenzulernen, Raum gibst in deinem Leben. Also sprich, dich ihm hingibst. Sprich, deine Verbindung mit der Rebe dir bewusst machst und festmachst, indem du ihn kennenlernst immer mehr. Wenn du dem Raum gibst, dann erntest du im Ergebnis etwas, was viel befriedigender ist als der tollste Film und das genialste Theaterstück und die beste Zeit mit deiner Familie oder was auch immer du dir hier auf der Erde vorstellen kannst. Besser als Sex. Halleluja. Hallo. Besser als irgendetwas sonst auf dieser Erde. Also, wie viele von euch sagen Amen? Wie viele von euch können es bestätigen? Das ist das Beste. Du bekommst das Beste. Du gibst dich hin. Das kostet dich manchmal etwas. Aber du erntest etwas, was so viel kostbarer ist als alles, was du hingegeben hast. Verstehst du? Das ist der Weg der Nachfolge. Es ist nicht, oh, ich gebe mich noch mehr hin und ich gebe mich noch mehr hin und da wird es noch niedriger und noch schwerer und noch was. Ja, du gibst dich noch mehr hin, du gibst dich noch tiefer hin, aber im Ergebnis lernst du ihn noch besser kennen. Du bekommst einfach mehr von ihm in Retour und das mehr von ihm, die Erkenntnis seiner selbst, ist ein solcher Reichtum, ein solcher Schatz, den kann dir niemand nehmen. Das ist das Befriedigendste überhaupt. Das ist das Beste überhaupt. Halleluja! Und deswegen kann ich dich nur ermutigen, auf diesem Weg zu gehen. Das ist der Weg der Nachfolge. Ich kann dich nur ermutigen, auch dich über Livestream oder wenn du später diese Botschaft siehst, ich kann dich nur ermutigen, nutz die Zeit in den Weihnachtstagen. Ja, nutz die Zeit, wenn zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, ja, was auch immer das ist, zwischen den Jahren, also auf jeden Fall halt um den 1. Januar herum, wenn du vielleicht einfach da auch so mehr Zeit hast, nicht so arbeiten musst oder so. Nutz die Zeit wirklich, geh ins Wort, studier das Wort. Schau dir Jesus an. Weißt du, ich lese so gerne einfach in den Evangelium, um einfach zu sehen, wie war er, wie ist er? Was gibt es noch für einen Aspekt zu entdecken, den ich vielleicht noch nicht entdeckt habe von ihm? Weißt du, ich entdecke ständig neue Aspekte. Amen. Manchmal Kleinigkeiten. Manchmal ist es so, dass Gott dich in Phasen deines Lebens wirklich wie fast einen ganz neuen Raum der Person Gottes irgendwie wie eröffnet, eine ganz neue Dimension der Erkenntnis von Jesus in einer gewissen Weise. Weißt du, und das passiert dir auch nach 34 Jahren. Kennenlernen. Immer noch. Amen. Halleluja. Wenn du dich drauf einlässt. Halleluja. Deswegen kann ich dich nur ermutigen. Geh diesen Weg. Das ist der Weg der Rebe am Weinstock. Das ist der Weg der Nachfolge. Und ich sag dir was, der Heilige Geist hilft dir auf diesem Weg. Und er zieht dich immer wieder. Er lockt dich immer wieder. Und er führt dich und er leitet dich. Und dafür würde ich einfach gerne auch zum Schluss beten, für jeden Einzelnen von uns, auch für jeden, der zuschaut. Einfach stehen wir einfach mal auf zusammen und ja, geben wir uns einfach Jesus hin, geben wir uns dem Heiligen Geist hin und fang einfach mal an, in Sprachen zu beten und so wie der Heilige Geist es dich da auch führt, sag ihm einfach, Herr, ich möchte dich tiefer kennenlernen. Ich möchte dich, Gott, tiefer erfassen. Gott, du bist die wichtigste Person im ganzen Universum. Vater im Himmel, du bist der Wichtigste in meinem Leben. Jesus, der Sohn Gottes, du bist das Kostbarste, was ich habe und ich möchte dich immer tiefer und immer tiefer kennenlernen. Oh, das ist die Erfüllung meines Lebens. Das ist die Aufgabe meines Lebens. Das ist mein Leben. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und das ist das Erfüllendste und das ist das Stärkste und das ist das Beste, was uns überhaupt passieren kann, ihn immer tiefer zu erkennen. Halleluja, Halleluja. Und jetzt kannst du mir einfach mal nachsprechen und einfach den Heiligen Geist einladen in dein Leben. Sag einfach, Heiliger Geist, komm und wirke in meinem Leben. Zieh mich in die Erkenntnis Gottes, von Jesus, vom Vater im Himmel. Lass mich ihn tiefer erkennen, als ich ihn je zuvor erkannt habe. Lass mich mehr von ihm erkennen. Lass mich Aspekte von ihm erkennen, die ich bisher nicht erkannt habe. Ich danke dir, Jesus, dass du mich errettet hast, aufgrund der vergleichsweise geringen Erkenntnis von dir selbst, die ich bisher habe. Ich danke dir, dass ich errettet bin. Aber ich will dich mehr kennenlernen. Ich will dich mehr kennenlernen. Ich will dich tiefer kennenlernen. Ich bin auf diesem Weg. Ja, Heiliger Geist, führe mich, leite mich, befeuere diesen Weg. Halleluja. Jeden Tag meines Lebens. Lass mich jeden Tag meines Lebens mehr erkennen und mehr empfangen von dir selbst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Gebt mir ihm die Ehre. Halleluja. Er ist der Beste. Er ist der Schönste. Oh, Jesus, wir lieben dich. Danke, dass wir immer mehr von dir erkennen dürfen, dass wir dich immer mehr sehen dürfen, immer mehr erkennen dürfen, immer mehr von dir aufnehmen dürfen, Herr. Danke, dass wir jeden Tag ein neues Geschenk deiner selbst empfangen, Herr. Halleluja. Sodass wirklich in unserem Leben jeden Tag Weihnachten ist. Halleluja. Amen. Halleluja. Jeden Tag Weihnachten. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Und jetzt wollen wir ihm geben. Weißt du, geben ist auch eine Reaktion darauf, ihn zu erkennen. Das ist tatsächlich, wenn du ihn erkennst, dann willst du ihm geben. Das siehst du bei den drei Königen. Ja, die kamen, ja, die Weisen aus dem Morgenland, die kamen, weil sie auch etwas von ihm erkannt hatten. Die hatten auch etwas von Jesus erkannt. Sie hatten übrigens auch erkannt, dass er ein König ist. Sie dachten, er ist der König von Israel. Und sie dachten wahrscheinlich ähnlich wie viele Juden auch, ja, der wird wahrscheinlich irgendwann mal groß werden und irgendwann mal wird er Herodes ablösen und so weiter. Und sie hatten ihn erkannt als diesen König. Und das war der Aspekt, den sie erkannt hatten. Wahrscheinlich hatten sie ihn nicht als Erlöser oder Erretter erkannt, sondern die hatten ihn als König erkannt. Und weil sie ihn als König erkannt haben, deswegen kamen sie und haben Gaben gebracht. Nämlich, was haben sie gebracht? Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das, was damals einfach besonders kostbar war. Sie haben etwas gebracht, was ihnen kostbar war, weil sie erkannt hatten, dass der, zu dem sie kamen, unendlich, ich sag mal, ehrenswert ist. Ja, weil sie etwas von ihm erkannt hatten. Und genauso ist so unser Geben letztendlich. Wenn wir heute Abend geben, wenn du den Heiligen Geist fragst und sagst, Heiliger Geist, was soll ich geben? Ja, über Livestream kannst du mit den angezeigten Infos geben. Wenn du hier bist, über Verpflichtungserklärung oder in Bar. Ja, wenn du ihn fragst, was soll ich geben? Weißt du, dann tu es einfach in diesem Bewusstsein. Weißt du, du gibst aus der Erkenntnis seiner selbst heraus. Du gibst aus dem heraus, was er für dich ist. Du gibst ihm. Und somit gibst du aus dem heraus, was er für dich ist. Ja, und das ist deine Herzenshaltung. Verstehst du? Es geht da nicht um die Höhe des Betrages, sondern es geht um die Herzenshaltung. Und er wird dir die Höhe sowieso sagen. Ja. Wenn du einfach sagst, okay, Herr, ich erkenne dich und ich möchte dich immer tiefer kennenlernen. Und aus dem heraus, was ich erkannt habe von dir, gebe ich dir jetzt einfach. So wie die drei Weisen aus dem Morgenland Weihrauch, Gold und Myrrhe gebracht haben. So bringe ich dir jetzt das, was du mir einfach zeigst, was ich bringen soll. In Jesu Namen. Und dann tust du es. Dann gehen wir die Eimer durch und wenn du hier live dabei bist, denk dran, die Corona-Datenerfassungskärtchen mit reinzutun. Wenn du über Livestream zuschaust, hast du jetzt die Überweisungsdaten für die, mit der IBAN oder die PayPal-Möglichkeit oder die Kreditkarte eingeblendet, beziehungsweise nein, Kreditkarte, da musst du auf die Homepage gehen und dann bekommst du dort die Infos, wo du einfach draufklicken kannst und dann mit deiner Kreditkarte geben kannst. Halleluja. Und wenn du, an der Stelle wollte ich dir das gleich sagen, wenn du ein Geschenk noch suchst für Weihnachten, Halleluja, Gott hat mir ein Geschenk gemacht, nämlich, dass dieses, mein viertes Buch, gerade zu Weihnachten noch rechtzeitig gekommen ist. Halleluja. Preist den Herrn, genau so sieht's aus. 50 Herrlichkeitslebenslektionen. Es hätte eigentlich schon im November kommen sollen, aber hat sich ein bisschen verzögert. Zurüstung für eine vollmächtige Gemeinde. Ja, das ist ein, sozusagen wie eine Art Workbook. Das sind 50 Lektionen. Ja, die sind hervorgegangen aus Lektionen, auch die wir in unseren Gloryhäusern in den letzten Jahren teilweise hatten, teilweise auch ein bisschen umgearbeitet. Aber es sind einfach Lektionen zu solchen Themen wie, pass auf, hier ist die Liste, sind 50 Lektionen. Also du kannst fast jede Woche im Jahr, 2 Wochen hast du Urlaub und ansonsten kannst du jede Woche im Jahr eine Lektion machen. Okay, zum Beispiel solche Dinge wie Worte unser Leben bestimmen oder Geist, Seele und Körper nach der Bibel, Leben im Geist, der Lebensstil des Glaubens, Kommunikation mit Gott, Lobpreis und Anbetung, der Heilige Geist und wir, die Bedeutung der Ekklesia Gottes, der göttliche Segenskreislauf oder einige Lektionen sind auch da zum Thema das Herz Gottes kennen und daraus leben lernen, das passt zu heute Abend. Oder auch diese Lektionen, hier sind 4 Lektionen drin zum Thema Gott tiefer kennen und mit ihm in Beziehung treten. Ja, Das war jetzt gerade das Thema auch heute Abend. Ja. Aber dann auch solche Themen wie siegreiches Leben, auch in Anfechtung, der große Auftrag, wie im Himmel, so auf Erden, natürlich, übernatürlich leben und so weiter. Wie im Himmel, so auf Erden, das habe ich schon gesagt, genau. Anstöße erkennen und beseitigen, das haben wir gerade in der Schule. Halleluja, ist auch ein wichtiges Thema. Also ist sehr breit gefächert. Das sind immer meistens sind so zwei bis drei DIN A4 Seiten pro Lektion. Also insgesamt hat das Buch so 120 Seiten etwa, knapp 100, ja, 115, genau. Also das kann ich dir empfehlen. Es gibt es jetzt, heute Abend hat der Büchertisch auch geöffnet, du kannst es dort bekommen, wenn du es am Sonntag schon bezahlt hast. Wir haben es am Sonntag schon angesagt, da war es ja leider noch nicht gekommen. Aber wenn du es schon bezahlt hast, kannst du es dir mitnehmen. Wenn du es noch nicht bezahlt hast, kannst du dir auch mitnehmen, aber musst es halt bezahlen. Kostet 14,95 Euro. Wie gesagt, nimm am besten gleich zwei mit oder drei, dann kannst du noch ein paar verschenken. Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk für alle, die wirklich tiefer gehen wollen und im Glauben wachsen wollen. Okay, also nimm es dir mit. Hinten am Büchertisch. Okay, jetzt segnen wir noch die Sammlung. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden, der heute Abend gegeben hat, Herr. Einfach, weil wir erkannt haben, wer du bist, Jesus. Weil wir, ja, nicht, dass wir sagen, wir hätten das voll erkannt, Herr, aber zumindest haben wir den ein oder anderen Aspekt erkannt von dem, wer du bist, Herr. Und das hat uns bereits so überwältigt, dass unser Herz einfach überfließt von Liebe und Begeisterung über dich. Und aus diesem heraus haben wir gegeben heute Abend, haben wir gesät heute Abend in dein Reich. Und Jesus, jetzt bitte ich dich einfach, dass du deine Hand auf jedes einzelne Saatkorn legst und damit auch auf jeden Einzelnen, der gegeben hat heute Abend, auch auf jeden Einzelnen, der über Livestream gegeben hat. Danke, Vater, dass du deine Hand auf jeden Einzelnen legst, Herr, und dass einfach du jeden Einzelnen mit einem zusätzlichen Schub, Herr, deiner Erkenntnis, deiner Salbung, deiner Liebe und deiner Gunst segnest, Herr. Weil du bist im Geben niemals zu übertreffen, sondern wenn wir dir geben, dann wirst du uns immer wieder geben, Herr, nicht nur im Bereich Finanzen, sondern insbesondere auch im Bereich wirklich der Erkenntnis deiner selbst, Herr. Dann werden wir wachsen, dann werden wir gedeihen und dann werden wir vorwärts kommen, Herr. Halleluja, in dir und mit dir, Herr. Und das, was wir gesät haben, wird sich multiplizieren, 30-fach, 60-fach, 100-fach, gedrückt, gerüttelt, geschüttelt, überfließen in dem Namen von Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Jetzt haben wir am Donnerstag unseren letzten Glory Life Schulabend in diesem Jahr, beziehungsweise vor den Glory Life Schulferien. Danach sind zwei Wochen Glory Life Schulferien. Letzter Glory Life Schulabend vor den Weihnachtsferien. Seid dabei, möglichst live dabei, weil am Donnerstag werde ich nochmal eine Lektion machen, wo es dann im Anschluss auch darum gehen wird, dass man um Befreiung und Freisetzung deines Herzens beten kann, wenn du das möchtest. Das heißt, da wird das Heilungsteam und Glory House Leiter werden bereit sein, auch zu beten. Deswegen, das ist aber halt nur für die, die live dabei sind. Deswegen sei möglichst live mit dabei. Ansonsten natürlich über Livestream auch. Die Schule geht um 19.30 Uhr los. Um 19 Uhr starten wir aber schon mit dem Gebet für ein frisches Wirken des Geistes in den Nationen, jetzt am Donnerstag auch wieder. Das ist einfach eine wichtige Sache, dass wir wirklich im Gebet stehen und im Gebet gehen, wirklich für das, was Gott tun will in dieser Zeit. Ja, und dann, Achtung, wir haben am Heiligabend keinen Gottesdienst und am 25. auch nicht, sondern wir machen es dieses Jahr so, weil die Tage einfach so liegen, machen wir so, dass wir unseren Weihnachtsherrlichkeitsgottesdienst am Sonntag machen, einfach am zweiten Weihnachtsfeiertag, ist immer noch Weihnachten, ja, kannst du Heiligabend, kannst du sonst mit deiner Familie feiern oder am 25. Und dann haben wir da Weihnachts- und Herrlichkeitsgottesdienst mit Abendmahl, ja, hier im Zentrum, das passt sehr gut. Und im Anschluss, also parallel natürlich Kindergottesdienst, wie immer, für alle Kinder von 3 bis 16, bis 14 Jahren, Anmeldung ab 9.45 Uhr. Und im Anschluss haben wir dann auch noch ein warmes Mittagessen im Kaffeebereich, können wir noch dort mit Abstand natürlich und nach den Regeln zusammensitzen und noch essen. Und das wird auch eine super Sache werden. Also lade deine Freunde, Bekannte, Verwandte dazu ein. Bei den Kindern achte darauf, dass sie vorher getestet sind. Das ist wichtig. Und dann genau werden wir einfach ein schönes Weihnachten zusammen haben. Sozusagen einen Abschluss des Weihnachtsfestes haben wir dann hier in der Familie. Halleluja. Preist den Herrn. Super. Und dann nächsten Dienstag an verschiedenen Orten der Regionen darüber hinaus ist wieder Glory House Abend ab 19 Uhr. Je nachdem, fragt eure Glory House Leiter, bei manchen fällt es vielleicht auch aus wegen Ferien, fragt einfach nach, aber das ist der Glory House Abend und da passieren ja immer starke Sachen. Ich habe genau heute Abend habe ich auch wieder ein paar Zeugnisse aus Glory Häusern da. Zum Beispiel hier ist ein Zeugnis aus dem Glory House, dass der Bruder einer Glory House Teilnehmerin war schwer an Corona erkrankt und musste beatmet werden. Nach dem Gebet wurde er geheilt und konnte wieder selbstständig atmen. Halleluja, ist stark, ne? Preist den Herrn. Eine andere Frau hatte sehr hohen Blutdruck und sehr dickflüssiges Blut. Nach dem Gebet im Glory House ist der Blutdruck runtergegangen. Die Frau fühlt sich deutlich besser. Halleluja, stark. Eine andere Glory House Teilnehmerin hatte eine Warze am Arm, die sie sehr gestört hat. Nach dem Gebet ist die Warze abgefallen. Halleluja, super, Amen. Preist den Herrn. Eine Glory House Teilnehmerin betete für ihre Nachbarin, die sehr starke Kopfschmerzen hatte. Sofort haben alle Schmerzen sie verlassen. Sie war sehr von dieser Wirkung Gottes überrascht. Halleluja. Also Gott wirkt durch die Glory Häuser. Deswegen, wenn du noch in Keim bist, schau einfach vorbei in einem nächsten Dienstag an verschiedenen Orten. Und dann Achtung nur schon mal zur Vorschau, weil einige gefragt haben, an Silvester werden wir keine Veranstaltung haben, weil Silvesterfeier geht ja leider nicht. Und dann werden wir auch jetzt sonst keine Veranstaltung haben, weil dann feiert man halt im kleinen Kreis mit der Familie. Das ist dieses Jahr so. Böllern gibt es ja, glaube ich, auch nicht, wenn ich es richtig weiß. Ja. Also werden wir umso mehr die Freude am Herrn herauslassen und uns einfach mit Jesus ins neue Jahr hineinführen lassen von unserem wunderbaren Vater und von unserem guten Hirten. Halleluja. Und es wird trotzdem stark werden, auch wenn wir hier keine Veranstaltung haben werden. Wir werden dann wieder natürlich im neuen Jahr, am 2. Januar, an dem Sonntag, haben wir natürlich dann wieder Gottesdienst, das ist klar, um 10 Uhr. Gut, alle sonstigen Termine findet ihr immer noch im Aufbruch für November, Dezember. Bald kommt ja der neue raus, aber jetzt noch im Aufbruch für November, Dezember. Und außerdem die Zeiten für Beratung und Gebet, die findet ihr auch im Aufbruch und auch jetzt angezeigt auf der Beamerwand. Halleluja. Okay, jetzt zum Schluss, sag zu deinem Nachbarn, du bist so unendlich gesegnet. So bevorrechtigt. Du kannst es sicherlich nicht fassen. Aber dass du Gott erkennen durftest, wenigstens zu einem kleinen, kleinen Teil, macht dich zu den privilegiertesten Personen auf dieser Erde. Und was dich noch privilegierter macht, ist, dass du die Möglichkeit hast, ihn jeden Tag noch mehr kennenzulernen. Und das tust du auch. Weil du ihn liebst und weil du mit ihm vorangehen willst, investierst du Zeit in sein Wort, in die Gemeinschaft mit ihm. Und du wächst immer mehr in der Nachfolge Jesu, von Tag zu Tag. Und die Früchte, die hervorkommen, werden immer stärker und immer stärker. Immer mehr von Jesus wird durch dich sichtbar. Er gewinnt in dir Gestalt, von Tag zu Tag mehr. Und das nicht nur heute, sondern auch morgen und die ganze Woche und bis zur Entrückung. Du bist unendlich gesegnet. Amen. Halleluja. Amen. Ihr seid gesegnet, auch hier alle über Livestream. Ihr seid überfließend gesegnet. Habt den besten Abend. Kommt gut nach Hause, ihr, die ihr hier seid. Und dann sehen wir uns am Donnerstag, wie gesagt, zum letzten Glory Live Schulabend in diesem Jahr. Also die beste Zeit bis dahin. Genießt die Zeit mit ihm. Amen. Halleluja.